Ich bin tot! Nur mein Mörder weiß, was mir geschah. Er hat auf meinen Atem gehorcht und mir den Puls gefühlt, um sicherzugehen, dass ich wirklich tot bin. Hat mich zum Brunnen geschleppt, hochgezerrt und hineinfallen lassen. Mein Schädel, eingeschlagen von einem Stein, wurde beim Sturz in den Brunnen zertrümmert. Meine Stirn, meine Wangen zerdrückt, meine Knochen brachen. Mein Mund füllte sich mit Blut. Meine Goldverzierungen waren die besten in der Werkstatt unseres großen Padischah. Und keiner der anderen Vergolder konnte es mit mir aufnehmen, dem Meister der Illustratoren, den man als Feine Effendi kennt. Nicht, dass mir die Zähne wie Kichererbsen aus dem blutigen Mund gefallen sind, dass mein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht wurde oder dass ich eingeklemmt am Grund eines Brunnens liege, gibt mir jetzt Grund zur Klage, sondern dass man glaubt, ich sei noch am Leben. Hinter meinem Tod steht eine Verschwörung gegen unseren Glauben, unsere Tradition und unsere Art, die Welt zu sehen. Selbst die größten Meister unter den Illustratoren würden nicht in Bildern wiedergeben können, was mir geschehen ist. Rot ist mein Name, von Orhan Pamuk, aus dem Türkischen von Ingrid Irén. Musik Claudio Puntin. Bearbeitung und Regie Peter Rutin. Mein Name ist Kara. Meine Ankunft in Istanbul, der Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin, glich der eines Schlafwandlers. 12 Jahre war ich fort. Die Heimaterde ruft, sagt man von dem, der dem Tode nahe ist. Mit einem Brief hatte mich der Oheim nach Istanbul gerufen, da er an einem geheimen Buch im Auftrag unseres Padischahs arbeitete und wünschte, dass ich ihm dabei half. In langsam fallende Schneeflocken eingetaucht, betrachtete mich ein finster aussehender Hund aus einer finsteren Ecke des Friedhofes. Ich wischte mir die Nase und irrte lange durch die Straßen, als sei es nicht Istanbul, sondern irgendein vorübergehender Aufenthaltsort, den ich erkunden wollte. Nach dem Ruf zum Abendgebet aß ich mich in einer Innereienküche an Leber satt. Nachdem es draußen auf den Straßen gänzlich dunkel geworden war, ging ich den Abhang hinunter, mischte mich unter die Menge in einer der engen Gassen hinter dem Sklavenmarkt und stand vor dem Kaffeehaus. Drinnen war es voll und heiß. Ein Geschichtenerzähler, wie ich viele dieser Art in den persischen Städten gesehen hatte, saß auf einem erhöhten Platz neben dem Herd und hatte ein Bild von einem Hund aufgehängt, das auf grobem Papier eilig hingeworfen war. Hin und wieder zeigte der Medach auf den Hund und ließ eine Geschichte aus dem Maul des Tieres hören. Nicht der Unwissenden wegen, die sich unter uns in diesem schönen Kaffeehaus befinden und des Korans unkundig sind, sondern einfach nur, um euer Gedächtnis aufzufrischen. Worin liegt die eigentliche Bedeutung der Feindschaft gegen uns Hunde? Oh! Warum behauptet ihr, der Hund sei unrein? Und wenn ein Hund euer Haus betritt, warum wischt ihr dann alles von oben bis unten 3-mal hintereinander mit reinem Wasser? In der Zeit vor dem Islam war einer der 12 Monate der des Hundes. Jetzt aber gilt der Hund als unheilbringend. Ich will euch, meine Freunde, die ihr an diesem Abend ein wenig Geschichten hören, ein wenig belehrt werden möchtet, nicht mit meinen Sorgen bekümmern. Was mich erzürnt, sind die Herren Prediger, die unsere Kaffeehäuser schlecht machen. Nanu, was ist das? Seht mal her, mein Meister gießt mir Kaffee aus einem Töpfchen ein. Sagt nicht, wie kann ein Bild den Kaffee trinken? Seht nur, seht, wie der Hund den Kaffee hinunterschlabbert. Oh, meine Güte, hat mir das gut getan. Mir ist warm geworden, mein Blick ist klar, mein Verstand geschärft. Und hört mal, was mir eingefallen ist. Dort in diesem Land der Franken tragen alle Hunde Kleider. Wenn dort eine dieser so überaus vornehmen fränkischen Frauen einen nackten Hund oder etwa, ich weiß nicht, sein Ding zu sehen bekommt, dann soll sie mit dem Ausruf, oh, dieses Tier ist ja ganz nackt, in Ohnmacht sinken, wie man sich erzählt. Dass wir Hunde in den Straßen von Istanbul als Meute und gemeinsam frei herumstreichen, keinen Herrn und Besitzer anerkennen und, falls nötig, irgendwem den Weg abschneiden, uns in einer warmen Ecke zusammenrollen, wo es uns passt, uns im Schatten einem sanften Schlummer überlassen, dass wir hinscheißen, wo wir wollen und beißen, wen wir beißen wollen. Das sind Dinge, die den Ungläubigen nicht in den Kopf gehen. Ich bin euer Oheim. In jenen Jahren, als Kara sehr häufig in unser Haus kam, ließ seine Liebe zu Büchern zwischen uns ein enges Band entstehen. Und er wurde mein Schüler. Ich lehrte ihn, die Horizontlinie nach Art der Buchmaler von Shiraz bis hoch oben in den obersten Teil des Bildes zu ziehen. Und ich erklärte Kara, einen einsamen Helden noch einsamer zu zeigen, wenn er ihn inmitten einer Frauenmenge, die sich zwischen den Zelten hin und her bewegt, sitzen und unter einem Essgefäß die Glut entfachen lässt. Natürlich hatte sich auch Kara in Che Curé, meine einzige Tochter, verliebt, wie jeder junge Mann, der Zutritt hatte zu unserem Haus. Vielleicht schien er mir damals keine Gefahr für meine Tochter zu sein. Waren doch alle in sie verliebt, obwohl sie kaum einer zu Gesicht bekam. Aber er konnte sie nicht, wie ich gehofft hatte, in seinem Innern verschließen und machte den Fehler, meiner Tochter seine glühende Liebe zu eröffnen. Er malte anstelle von Hüsref und Shirin sich selbst in Che Curé mit den gleichen Zügen und in den gleichen Farben. Als sei dies nicht genug, musste Kara auch noch ihren Namen unter das Bild von Hüsref und Shirin setzen. Daraufhin habe ich ihm das Haus verbieten müssen. Damals. Üstadem Efendim. Kara. Komm mal rein. Setz dich. Ich habe dir aus Telbris ein Tintenfässchen mitgebracht, Oheim. Es ist ausschließlich für rote Tinte bestimmt. Oh. Dieses dickbauchige Gefäß ist wohl 300 Jahre alt. Man hat mir gesagt, du bist während deiner Zeit in Tebris von osmanischen Paschas um die Anfertigung von Büchern gebeten worden. Ich war in Tebris auf die Suche nach jenen Illustratoren gegangen, die noch nicht aus Furcht vor Kriegen geflohen waren. Und hatte von den großen Meistern, die über Geldnot und Hintansetzung klagten, Bücher schreiben, illustrieren und binden lassen. Die Hoffnungslosigkeit der Meister der Buchmalerei in den Provinzen ist grenzenlos. Nicht nur in Telbris haben viele Meister das Illustrieren aufgegeben, weil es an Geld und Nachfrage fehlte. Und stattdessen beschäftigen sie sich nur mit einzelnen Bilderbogen, mit der Darstellung von Absonderlichkeiten zur Belustigung fremder Reisender und dem Zeichnen sittenloser Bilder. Auch ich bin dabei, ein Buch vorzubereiten, Kara. Als Gesandter unseres Padischahs habe ich in Venedig tagelang vor Tausenden von Porträts gestanden. Habe Tausende auf die gespannte Leinwand, auf Holz, in Rahmen gefasste und auf Wände gemalte Gesichter gesehen. Lauter einzelne, gänzlich verschiedene, unvergleichbare Gesichter von Menschen. Betrunken bin ich gewesen von ihrer Verschiedenheit, ihren Farben, von der Weichheit und Freundlichkeit, ja selbst der Härte des Lichtes, das auf sie fiel. Und von dem, was die Augen sagten. Alle ließen ihr Porträt malen, ganz Venedig. Die Geld und Macht besaßen, ließen ihr Porträt als Zeugnis ihres Daseins, als eine Erinnerung anfertigen. Wie auch als Zeichen ihres Reichtums, ihrer Stärke und Autorität. Um darauf zu verweisen, dass sie sich von jedem anderen unterschieden. Immer präsent sind, uns gegenüberstehen. Und um einander von ihrem Dasein zu künden. Man betrachtete zum Beispiel ein Bild von der Grablegung des heiligen Stephan. Und siehe da, unter den Weinenden am Rand des Grabes befand sich auch der Fürst, der einem soeben heiter und voll Stolz die Bilder an den Wänden seines Palastes gezeigt hatte. Und am folgenden Tag betrachtete man ein Bild von der Auferstehung der Toten und erkannte in einer Leiche seinen Tischnachbarn, der sich kurz zuvor beim Mittagsmahl den Magen vollgeschlagen hatte. Es ist, als würden diese fränkischen Bilder gefertigt, um uns einzuschüchtern. Sie wollen uns vor allem mit der Einmaligkeit ihrer Gesichter, ihrer Augen, ihrer Haltung und ihrer Kleider einschüchtern, deren jede einzelne Falte Schatten wirft. Als Beispiel eines unverwechselbaren Wesens. Die Malweise des Islam, welche die alten Meister von Herat so vollkommen und unveränderlich gestaltet hatten, wird durch die Neigung zum Porträt ein Ende finden. Mir war auch, als ob ich mich anders als jeder andere, unterschiedlich und unvergleichbar fühlen wollte. Wie soll ich sagen? Es schien ein sündiger Wunsch zu sein, sich gleichsam vor Allah zu erhöhen, sich selbst eine Bedeutung zu geben, sich in den Mittelpunkt der Welt zu stellen. Als ich seiner Majestät, unserem Padischah, erklärte, wie gut es doch sei, wenn er sich als Geschenk für den Dogen von Venedig nach Art der fränkischen Meister malen lasse, hat er diesen Gedanken zunächst zurückgewiesen. Das Eigentliche ist die Geschichte. Ein schönes Bild ergänzt die Geschichte auf noble Weise. Versuche ich mir ein Bild vorzustellen, das keine Ergänzung des Erzählten ist, dann meine ich, es müsse am Ende zum Götzenbild werden. Denn wenn es keine Geschichte gibt, an die wir glauben, würden wir an das Bild selbst glauben. Wie willst du zum Beispiel diese Nelke oder auch diesen hochnäsigen Zwerg abbilden, wenn sie nicht Teil einer Geschichte wären? Indem ich ihre Schönheit, ihre Einzigartigkeit hervorhebe. Und dann wirst du sie bei der Gestaltung des Blattes in das Zentrum des Kosmos setzen? Dann willst du das Bild, in dessen Mittelpunkt du einen Zwerg gestellt hast, an die Wand hängen? Ich weiß nicht. Wenn ich, wie es die Ungläubigen tun, daran glauben würde, dass Allah bewahre, der heilige Jesus zugleich auch Allah ist, dann wäre es mir begreiflich, dass man Allah in der Welt erblicken, ja, dass er sich im Menschen offenbaren könnte. Und ich könnte es billigen, dass man sich ein Bild vom Menschen macht, das an der Wand aufhängt. Dennoch möchte ich, dass man ein Bild von mir nach der Art der fränkischen Meister anfertigt. Jenes Bild muss zwischen den Seiten eines Buches verborgen sein und du wirst mir sagen, wie ein solches Buch beschaffen sein soll. Sofort wirst du mit dem Buch beginnen. Es wird ein Geschenk für den Dogen von Venedig sein. Mein Schatzmeister wird dir eine geheime Summe zahlen und du wirst die Arbeiten an dem Buch im Geheimen betreiben. Suche dir die besten Illustratoren. Wer sind die Buchmaler, die für dich arbeiten? Storch, Olive, Fein und Schmetterling. Und konnten sie sich ein Motiv auswählen? Deswegen haben sie meinen armen Illustrator umgebracht. Dabei machte er die Goldverzierungen nach der alten Manier. Sie werden mich Mörder nennen. Es ist 4 Tage her, dass ich den armen Fein Effendi ganz gegen meinen Willen erschlug. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen, ein Mörder zu sein. Zu Hause halte ich es nicht aus. Gehe hinaus auf die Straße, halte es in der Straße nicht aus, gehe zur nächsten Straße und dann wieder zur nächsten. Und wenn ich den Menschen ins Gesicht schaue, sehe ich, dass viele von ihnen sich für schuldlos halten, weil sie noch keine Gelegenheit fanden, einen Mord zu begehen. Manchmal werden die engen, furchterregenden Gassen der mitternächtlichen Stadt durch ein wundersames Licht erhellt, das aus dem Schnee hervorzuschimmern scheint. Und ich meine, zwischen Bäumen und Ruinen jene Gespenster zu sehen, die Istanbul seit Hunderten von Jahren bei Dunkelheit so schaurig machen. Manchmal auch dringen Laute des Unheils aus dem Inneren der Häuser. Leute schreien und weinen im Schlaf. Oder Mann oder Frau versuchen einander zu würgen, während die Kinder an ihrer Seite heulen. Wenn es darum geht, die Farben zu mischen, den Schriftrahmen zu setzen, die Seite zu komponieren, das Thema zu wählen, Gesichter zu zeichnen, vielköpfige Kampf- oder Jagdszenen zu platzieren, Tiere, Sultane, Schiffe, Pferde, Krieger oder Liebende zu malen, die Poesie des Sinngehalts in die Illustration fließen zu lassen, ja sogar zu vergolden, dann bin ich vor allen meinen Brüdern der Meister. Immer wenn ich nachts hierher komme, um zu erforschen, ob von meinem Werk eine verräterische Spur zurückgeblieben ist, beginnen die Fragen des Stils sich in meinem Kopf zu überstürzen. Als ich in jener Nacht mit Fein Effendi hierher kam, hörten wir nur aus der Ferne das Echo von Hundegeheul. Nun hat der Schnee alle Spuren zugedeckt. Was wirst du mir zeigen? Hier, um diese Zeit? Vorn ist ein Brunnen. Und zwei Schritte weiter habe ich seit Jahren gespartes Geld vergraben. Wenn du es niemandem weitersagst, was ich dir erzählt habe, werden dir der Oheim und ich eine Freude machen. Das heißt also, du gibst zu, von Anfang an gewusst zu haben, was du tust? Ich gebe es zu. Das Bild, das ihr malt, ist eine große Sünde, weißt du das? Eine Lästerung. Eine Ketzerei, wie sie niemand wagen darf. Man trägt uns auf, Bilder zu malen. Man sagt uns, in jenen Rahmen ein Schiff, eine Antilope, ein Padischah zu setzen und in die Szene so und nicht anders einzufügen, und wir tun es. Aber diesmal hat der Oheim gesagt, zeichne dort ein Pferd hin, wie du es dir vorstellst. Wir haben auch eine Verantwortung, eine Willenskraft. Ich fürchte niemanden außer Allah. Er gab uns den Verstand, damit wir Gut und Böse voneinander trennen können. Allah sieht alles, weiß alles. Bei wem wirst du den Oheim anzeigen? Wo befindet sich das Geld? Es sind 75 venezianische Goldstücke in einem alten Tongefäß. 10 Schritte von hier gezählt kannst du graben. Kurz dachte ich daran, den dummen Kerl wie manches Mal in den Lehrjahren zu umarmen und zu küssen. In Panik griff ich mit beiden Händen nach dem Stein, der neben dem Brunnen lag. Mit aller Kraft schlug ich zu, traf den Freund am Hinterkopf. Der Stein schlug so schnell und hart auf den Schädel auf, dass ich für einen Augenblick glaubte, es sei mein eigener Kopf. Erst lange nachdem ich Fein in den Brunnen hinuntergeworfen hatte, konnte ich darüber nachdenken, dass meine Tat einen recht groben Zug hatte, der nicht im geringsten der Feinfühligkeit eines Illustrators entsprach. Ich, Shekyre. Ich habe am Fenster gestanden, als Kara auf seinem weißen Pferd auf der anderen Straßenseite gerade mir gegenüber vorbeiritt. Warum ich gerade in jenem Augenblick, wie aus einer Ahnung heraus, die Fensterläden geöffnet und lange, lange zu ihm hinübergeschaut, als ich ihn zwischen den schneebedeckten Zweigen des Granatapfelbaums sah? Wegen der endlosen Streitereien und der Klagen meines Vaters hatte mir der Kopf gedröhnt. Deshalb hatte ich den Fensterladen aufgestoßen, um frischen Atem zu holen. Ich blieb am Fenster stehen und sah mich, wie von der Sonne geblendet, Aug in Auge Kara gegenüber. Es war wunderbar. Shekyre, sagt mir mein Herz, sieh doch, Kara ist nicht nur stattlich. Blick in seine Augen, sein Herz ist das eines Kindes und es ist einsam. Es gibt einen Augenblick in der Erzählung von Hüsref und Shirin, über den Kara und ich sehr oft gesprochen haben. Hüsres Freund Jaipur versucht in den beiden die Liebe füreinander zu erwecken. Eines Tages hängt Jaipur heimlich Hüsrefs Bild an den Zweig eines der Bäume, unter denen sich Shirin und ihre Damen während des Ausritts auf dem Rücken ihrer Pferde ausruhen. Als Shirin dieses Bild inmitten des herrlichen Gartens entdeckt, verliebt sie sich sofort in den stattlichen Hüsref. Dieser Augenblick, oder wie die Maler es nennen, diese Szene, die Shirins Überraschung und ihren bewundernden Blick wiedergibt, den sie auf Hüsrefs Bild in den Zweigen richtet, ist unzählige Male dargestellt worden. Kara hatte diese Szene oft gesehen und sie einige Male ganz dem Vorbild entsprechend abgemalt. Als er sich in mich verliebte, malte er anstelle von Hüsref und Shirin uns beide mit den gleichen Zügen und in den gleichen Farben, mich in Blau und sich selbst in Rot. Als sei dies nicht genug, musste Kara auch noch unseren Namen unter das Bild von Hüsref und Shirin setzen. Voller Trauer erinnere ich mich noch daran, was mein Vater in den folgenden Tagen unternahm. Wie ich Kara mied, wie er zuerst unserem Haus und schließlich dem ganzen Viertel fernbleiben musste. Doch ich mag nicht davon reden, denn ihr würdet uns nicht mehr mögen, meinen Vater und mich. Ich war eine Schönheit damals. Alle Männer, jeder, der mich von fern auch nur einmal kurz zu sehen bekam, zwischen den Vorhängen, den dichten Stoffhüllen oder durch den Türspalt, war sofort in mich verliebt. Ich sage dies nicht, um mich selbst zu preisen, sondern damit ihr meine Geschichte begreift und meinen Kummer mit mir teilt. Ich habe ein lauwarmes Getränk aus der besten Dattelblüte Arabiens mit einem Löffel Honig und mit etwas Zitronensaft für den Oheim verrührt. Gib mir das Tablett, Heidi. Jetzt geh bitte. Ich bringe es ihm. Ja. Ich warte auf das Zeichen des Oheims. Vater? Ich bin mit dem Kitab Uruch beschäftigt. Dem Buch von den letzten Dingen. Unser hochverehrter Padishah wird euch belohnen, wenn das Buch fertig ist und er es mit eigenen Augen sieht. Und ihr werdet wieder nach Venedig fahren. Ich weiß nicht. Wo ist Hayriye? Deine Sklavin steht vor der Tür. Euer Gast ist fort. Hat er euch gelangweilt? Kara hat mich unterhalten. Wenn du ihn immer noch zum Mann nehmen möchtest, kann ich es dir nunmehr erlauben. Ich will ihn nicht heiraten. Warum? Weil ihr es nicht wollt. Kara liebt dich sehr. Ich weiß. Nicht aus Liebe zur Buchmalerei hat er mir den ganzen Tag lang zugehört, sondern aus Liebe zu dir. Ich möchte, dass dieses Buch, für das ich alles gegeben habe, vollendet wird, falls man mich umbringt. Schwöre es mir. Ich schwöre es. Wer aber wird euer Buch vollenden? Kara. Und du kannst es erreichen. Ihr sorgt ja ohnehin dafür, dass er es tut, Vater. Ihr braucht mich doch gar nicht. Richtig. Doch er nimmt die Aufgabe deinetwegen auf sich. Werde ich umgebracht, dann könnte es sein, dass er aus Furcht davon ablässt. Dann kann er mich auch nicht heiraten. Jetzt sag Heidi, ich erwarte sie. Ich bin Esther, die Jüdin. Ich handle mit den Andersgläubigen und sitze in meinem Haus, werfe Holz in den Ofen und versuche mich, eine kurzatmige Alte zu erwärmen. Wenn ich erst einmal alles, was die Weiber in Aufregung versetzt, Fingerringe, Ohrgehänge, Halsketten oder Perlenkram vom teuren wie vom billigen zwischen die seidenen Taschentücher, Handschuhe, Überwürfe und die bunten Hemden gelegt, und mir mein Bündel über den Arm gehängt habe, dann gibt es keine einzige Straße in ganz Istanbul, die Esther nicht aufsuchen würde. Da ist kein Brief, da ist kein Klatsch, den ich nicht von Tür zu Tür getragen hätte. Und die Hälfte der Istanbuler Mädchen habe ich unter die Haube gebracht. Doch rede ich jetzt nicht davon, um mich zu loben. Diese dumme Sklavin Hyrie stand vor mir mit einem Brief in der Hand, bibbernd und zitternd. Ob vor Kälte oder Aufregung, weiß ich nicht, erklärte sie mir, was Schiküre wünscht. Kara Effendi, du berufst dich auf die nahe Verbindung zu meinem Vater und kommst in mein Haus. Viel ist geschehen, seit du fortgegangen bist. Ich habe geheiratet, habe zwei lebhafte, kräftige Kinder. Seit 4 Jahren warte ich auf meinen Ehemann und denke an nichts anderes. Mit diesem Brief schicke ich dir ein Bild zurück, das du als Jüngling mit dem Kopf in den Wolken gemalt und mir zugesandt hattest, damit du keine Hoffnungen hegst, keine falschen Zeichen liest. Zu glauben, dass die Menschen ein Bild anschauen und sich verlieben könnten, ist eine Lüge. Meide unser Haus, das wird das Beste sein. Spricht man von einem Brief, ist nicht nur das Geschriebene gemeint. Ein Brief wird genau wie ein Buch gelesen, indem man ihn beriecht, berührt und abtastet. Deshalb sagen die Klugen, lies einmal, was der Brief zu sagen hat. Die Dummen aber, lies einmal, was geschrieben steht. Das Talent liest nicht nur die Schrift, sondern den Brief als Ganzes. Was auch der Duft des Briefes bestätigt. Dieser Wohlgeruch ist so aufreizend. Und das Bild erzählt das Märchen von dem stattlichen Hüsref und der Schirin, die sein Bild betrachtet und sich in ihn verliebt. Was sogar ich, die Jüdin Esther, weiß. Alle Frauen von Istanbul sind hingerissen von dieser Geschichte. Aber dass ein Bild von ihr übersandt wird, sehe ich zum ersten Mal. Mein Name ist Kara. Die ganze Nacht hindurch habe ich den Brief von Schiküre immer wieder gelesen. Dann sah ich nochmals, wie sich plötzlich der Fensterladen auftut und ihr Antlitz mit dem traurigen Lächeln vor mir erschien. Wenn sie ans Fenster trat und sich offen zeigte, wozu diente dann jener Brief, der geradezu an das Gegenteil denken ließ? Warum rief mich der Vater zu sich, wenn seine Tochter nichts von mir wissen wollte? Ich horchte auf das Knirschen meiner Füße im Schnee, schaute den Atemwolken aus meinem Mund zu, schritt rasch voran und geriet in Aufregung, als ich daran dachte, dass die Buchmalerwerkstatt, zu der mich der Oheim schickte, so still wie die Straßen war. Als ich das Gebäude der Buchmalerwerkstatt hinter der Hagia Sophia aufsuchte, bot das Bauwerk, in dem ich als Kind eine Weile als Lehrling gedient hatte und durch die Fürsprache des Oheims ein- und ausgegangen war, außer den Eiszapfen, die von den Dachgesimsen herabhingen, keinen veränderten Anblick. Mir kamen die Prügel in den Sinn, die man in unserer frühen Jugend den Schülern wegen Faulheit oder Vergeudung der teuren Farben verabreicht hatte, und die Stöcke, welche die Fußsohlen aufrissen, bis sie blutig waren. Ich betrat einen warmen Raum. Die Illustratoren musterten mich feindselig aus den Augenwinkeln. Während sie Kopien fertigten, mit Schablonen und Farben hantierten und ihre Rohrstifte zuspitzten. Als ich Osman, den Meister aller Meister, nach 15 Jahren wiedersah, wirkte er nicht so sehr wie ein Schatten, sondern mehr wie ein Gespenst auf mich. Der große Meister, den ich in meinen Gedanken bewundert hatte, wann immer ich auf meinen Fahrten vom Ornamentieren oder Malen träumte, schien mit seinem weißen Gewand im weißen Schneelicht, das vom Fenster zur Hagia Sophia hineinfiel, schon längst zu den Geistern des Jenseits gegangen zu sein. Ich küsste seine mit Altersflecken übersäte Hand. Aus seinem verschlagenen Blick konnte ich sofort den Hass auf meinen Oheim und seinen Argwohn mir gegenüber ablesen. Osman, Meister aller Meister. Üstadim Efendim. Der Oheim hat mich als Kind vor 15 Jahren hier eingeführt. Ich bin von hier fortgegangen, bin jahrelang auf Reisen gewesen und habe die Buchmaler von Tebris ausfindig gemacht. Ach, Tebris. Schneit es jetzt dort? Der Schnee in den Wüsten Arabiens fällt nicht allein wie hier auf die Hagia Sophia, sondern auch auf die Erinnerungen. Setz dich, Kara Effendi. Berichte mir, was die Illustratoren und Maler in den Ländern, die du besucht hast, verzieren und malen. Wie euch bekannt ist, Meister Osman, es wimmelt überall von billigen Büchern, die für den Geschmack gemeiner Soldaten, unwissender Paschas und verwöhnter Prinzen hastig und bar jeder Sorgfalt geschrieben und illustriert worden sind. Man sagt zum Beispiel, dies ist wahrhaftig ein Pferd. Wie schön. Und gibt dem Maler allein aus diesem Grund das Geld dafür. Ich hatte einen sehr frohgesinnten, sehr geschickten Vergolder. Er führte so feine Arbeiten aus, dass wir ihn Herrn Fein nannten. 6 Tage sind vergangen und er lässt sich nicht blicken, ist auf geheimnisvolle Art verschwunden. Wie kann einer diese Werkstatt, dieses glückliche Heim aufgeben? Meine 4 jungen Meister, Schmetterling, Olive, Storch und Fein, die ich von der Lehrzeit an geschult habe, arbeiten jetzt auf Anordnung unseres Padischahs bei sich zu Hause. Hier. Auf dem Bild sitzt unser Padischah, Schirmherr der Welt, in dem Erker des Palastes und schaut mit wohlwollendem Blick hinunter auf das festliche Treiben im Hippodrom. Wenn auch sein Gesicht keine Züge trägt, die es von den anderen unterschieden, so ist es doch mit Sorgfalt gezeichnet worden. Feine Fendi habe ich aufgetragen, den Boden des Hippodroms jedes Mal mit einer anderen Farbe zu bemalen. In Rosenfarbe, indisch-grün, safran-gelb oder auch Gänsekot. Der Betrachter erkennt beim Blick auf das erste Bild sofort an der Erdfarbe, dass dies ein Platz ist. Das zweite, das dritte Bild aber verlangt an dieser Stelle nach einer anderen Farbtönung, damit es unterhaltsamer wird. Der Leser wird beim Umblättern der Seiten unter den stets gleichen Blicken und bei stets gleichbleibender Haltung des Sultans und seiner geladenen Gäste jedes Mal ein ganz anderes Geschehen in ganz anderen Farben sehen. Das Bild soll mit seiner Schönheit die Ehrfurcht vor dem Reichtum des Lebens, der Liebe und der Farbenvielfalt der von Allah erschaffenen Welt im Menschen wachrufen, soll ihn zum Nachdenken und Glauben führen. Als ich zum Abschied dem Altmeister Osman die Hand küsste, empfand ich nicht nur große Ehrfurcht, sondern auch ein Gemisch aus Bewunderung und Mitleid, wie man es für einen Heiligen empfindet, ein seltsames Schuldgefühl. Vielleicht auch, weil er ein Rivale des Oheims war. Ich bin Hayri, eine Sklavin. Manchmal spüre ich so tief und unversehens, dass ich von Schiküre beobachtet werde, empfinde so stark, dass ich ihrem Blick ausgesetzt bin, dass ich gewisse Eigenheiten annehme. Wenn ich bei meinem Herrn und Gebieter, dem Oheim, liege, hätte ich gerne gewusst, wo in den Wänden, den geschlossenen Türen, ja, in der Decke, sich das Auge des Beobachters befindet. Aus welchem Winkel es mich betrachtet, Mutmaße über Risse, Astlöcher oder auch solche, die ich dafür halte, und stelle mir vor, Schiküre habe sich hinter jenem Riss niedergelassen. Doch gleich darauf fällt wegen nichts und wieder nichts mein Verdacht auf einen anderen dunklen Punkt, und um herauszufinden, ob er berechtigt ist, erhebe ich mich von meinem Platz, selbst auf die Gefahr hin, dem Oheim die gebührende Achtung zu versagen. Und immer wenn ich dort hinter dem, was ich für ein Speerloch gehalten hatte, Schiküres Auge nicht entdecken kann, bin ich enttäuscht. Weißt du, Heilige, dass jeder, der mich sieht, alle meine nahen und fernen Verwandten und die Frauen, die ich hier im Hammam treffe, meinen, ich gliche mehr einem Mädchen von 16 Jahren als einer reifen Frau von 24, die 2 Kinder hat? Langsam den Kopf zur Seite. Ja. Seit Jahren betrachte ich die Bilder in den Büchern meines Vaters, suche darin stets nach Frauen, nach den Schönen. Wenn auch selten, sind sie doch vorhanden und sie blicken immer schüchtern, verschämt vor sich hin. Oder wenn es hochkommt, schauen sie einander wie um Verzeihung bittend an. Niemals heben sie den Kopf und blicken geradewegs in die Welt hinein, wie die Männer, die Krieger und die Sultane. Und jetzt den Kopf zur anderen Seite. Als euer Mann vor 4 Jahren nicht mehr mit dem Heer aus dem Safavidenkrieg zurückkehrte, wart ihr nicht besorgt und hofftet sehr auf seine Rückkehr. Ich habe mich an seine Abwesenheit gewöhnt. Und wie viele Kriegerfrauen in Istanbul, deren Männer vermisst werden, habe ich mich abgefunden mit meinem Los. Das heißt, dass alle Istanbuler Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben, sich mit ihrem Zeugen zum Kadi begeben, um die Ehe auflösen zu lassen. Und er, der Kadi, fragt, ist dein Mann verschollen? Seit wann? Hast du es schwer, dein Leben zu bestreiten? Sind das deine Zeugen? Und schon löst er die Ehe auf. Glaubt Kara, er kann euch zu seiner Frau machen? Mein Vater ist für unsere Verbindung. Das ist gegen das Gesetz. Ihr seid verheiratet. Ich will meine Ehe lösen, werde mit meinem Vater und Kara in unserem Haus gemeinsam wohnen. Wir werden keinen Frieden finden. Ich bin ein Baum. Ein Baum bin ich. Und bin sehr einsam. Wenn es regnet, weine ich. Hört um Allahs Willen an, was ich euch zu sagen habe. Trinkt euren Kaffee, vertreibt die Schläfrigkeit, öffnet die Augen, spitzt die Ohren und ich werde euch schildern, warum ich so einsam bin. Ich bin, behauptet man, eiligst auf grobes, glanzloses Papier hingeworfen worden. Es gibt neben mir weder andere zarte Bäume noch siebenblättrige Steppengräser, auch kein dunkles, bizarres Gestein, auch keine chinesischen Kringelwolken am Himmel. Bloß der Boden, der Himmel, ich, eine Linie als Horizont. Der eigentliche Grund für meine Einsamkeit liegt darin, dass ich nicht weiß, zu welcher Erzählung ich gehöre. Ich sollte Teil einer Geschichte sein, doch ich bin wie ein Blatt vom Baum herabgefallen. Welche Geschichte sollte ich durch Anmut und Sinngebung bereichern? Ein großer fremdländischer Meister der Malerei erging sich mit einem anderen Großen der fremdländischen Malerei auf einer Wiese. Und sie redeten über die Meisterschaft und die Kunst. Dabei gelangten sie an einen Wald, und der größere Meister der beiden sagte zu den anderen, im neuen Stil zu malen verlangt ein solches Geschick, dass der wissbegierige Betrachter des Bildes, auf dem du einen Baum dieses Waldes abgebildet hast, hierher kommt und so er will jenen Baum unter den anderen herausfinden. Allah sei Dank, dass ich das arme Bild eines Baumes hier vor euren Augen nicht nach dieser Denkungsart gemalt wurde. Keineswegs, weil ich befürchte, von sämtlichen Hunden Istanbuls für echt gehalten und angepinkelt zu werden, falls man mich auf die fremdländische Art abgebildet hätte. Nein, ich will kein Baum, will nur der Inbegriff eines Baumes sein. Man nennt mich Schmetterling. Es war noch vor dem Mittagsgebet. Jemand klopfte. Ich öffnete und schaute hinaus. Kara stand vor der Tür. Er war in unseren Gesellenjahren eine Zeit lang bei uns gewesen. Wir umarmten und küssten uns. Ich war gespannt, ob er mir eine Nachricht von seinem Oheim gebracht hatte. Aleikum salam. Ich bin als dein Freund gekommen. Ich will die Bilder anschauen, an denen du arbeitest. Und dich im Namen des Padishahs auf eine Frage hin prüfen. Tritt rein, setz dich. Welche ist die für mich bestimmte Frage? Bist du eigensinnig genug, dem neuen Brauch gemäß den Chinesen und den Franken zu folgen und nach eigener Art in einem höchst eigenen Stil zu malen? Versuchst du das zu beweisen, indem du wie die fränkischen Meister deine Signatur irgendwo auf deine Malerei setzt? Da ich weiß, dass dieses Streben nach Stil, Signatur und Persönlichkeit aus dem Westen durch den Einfluss der Franken bis zu uns gekommen ist, werde ich dir zum Thema Stil und Signatur eine Geschichte erzählen. Vor 250 Jahren war das Schmücken der Bücher, die Kalligraphie und das Illustrieren die meistgeschätzte und meistgeliebte Kunst. Der Schah, der zu jener Zeit über 40 Länder von Byzanz bis China herrschte, beschloss seiner schönen Tochter einen klugen Illustrator zum Gemahl zu geben und eröffnete einen Wettstreit unter den drei großen, jungen, unbeweibten Meistern seiner Buchmalerwerkstatt. Ohne voneinander zu wissen, schufen sie alle das gleiche Bild nach Art der Altmeister. Doch einer von ihnen verbarg seine Signatur, um zu zeigen, wem die Schönheit des Bildes zu verdanken war. Er wurde aber sogleich aus Kaiswien nach China verbannt. War es ein falscher Pinselstrich, war es Absicht? Man weiß es nicht. Aber einer der Malkünstler zeichnete die Nüstern des weißen Pferdes, auf dem das Mädchen mit den chinesischen schmalen Augen und den hohen Wangenknochen saß, ein wenig seltsam. Aus Abweichungen entspringt ein Stil, sagte der Schah und verbannte diesen Maler nach Byzanz. Während nun die Vorbereitungen zur Hochzeit der Tochter des Schahs mit dem Buchmaler getroffen wurden, der ohne Signatur, fehlerlos und ganz so wie die alten Meister malte, betrachtete die Tochter des Schahs das Werk des jungen, stattlichen Meistermalers, der am nächsten Tag ihr Gatte werden sollte. Als sich das Abenddunkel herabsenkte, ging sie zu ihrem Vater und sagte, es ist richtig, dass die Altmeister auf ihren Bildern schönen Mädchen die Züge einer Chinesin gaben. Doch wenn sie ein Mädchen liebten, dann fügten sie dem Auge, der Braue, den Lippen, dem Haar, dem Lächeln, ja den Wimpern sogar ein Etwas, eine Spur von der Schönheit der Geliebten bei. Diese heimlich in die Bilder eingefügte Abweichung war dann ein Zeichen ihrer Liebe, das nur sie selbst und ihre Geliebten erkennen konnten. Nun habe ich den ganzen Tag über das Bild des schönen Mädchens auf dem Pferd angeschaut und es gibt darin keine einzige Spur von mir. Dieser Malkünstler mag ein großer Meister sein und noch dazu jung und stattlich, doch er liebt mich nicht. Woraufhin der Schah die Hochzeit sogleich absagte und Vater und Tochter bis ans Ende ihres Lebens miteinander allein blieben. Ein vollkommenes Bild verlangt keine Signatur. Signatur und Stil bedeuten nichts weiter, als dass man sich dumm und hochnäsig mit der Unvollkommenheit brüstet. Hast du aus der Geschichte erkannt, wer ich bin? Ich hab's erkannt. Weißt du, wo der arme feine Fendi abgeblieben sein könnte? Nein, ich weiß es nicht. Man nennt mich Storch. Es war die Zeit des Mittagsgebets. Man klopfte an die Tür. Ich schaute hinaus und sieh da. Es war der Kara aus unserer Kinderzeit. Er fror. Ich ließ ihn ein und fragte nicht einmal, wie er den Weg zu meinem Haus gefunden hatte. Altmeister Osman sagt, es ist die Zeit, den echten Illustrator von den anderen zu unterscheiden. Komm herein, Kara. Salamin alaikum. Alaikum salam. Setz dich. Ja. Nimm Platz. Ach, sind das die Blätter, an denen du arbeitest? Kennst du die Geschichte von Mehmet dem Langmütigen, die unter den Buchmalern zumeist als Fabel für langes Leben und Blindheit erzählt wird? Den Namen habe ich gehört, doch die Geschichte kenne ich nicht. Mehmets hervorragendste Eigenschaft bestand in seiner Eigenschaftslosigkeit. Seine vollkommene Hingabe an die Kunst des Malens, durch die er Allah dienen wollte, hielt ihn stets von Streitigkeiten fern. Er versuchte niemals, sich bemerkbar zu machen, Stil und Persönlichkeit zu beanspruchen. Mehmet, der nun 109 Jahre zählte, nie in seinem Leben geheiratet, nie geliebt hatte, begegnete in der Buchmalerwerkstatt des Schach Tahmasp das 100 Jahre lang gezeichnete Beispiel männlicher Schönheit. Mit schmalen Augen, spitzem Kinn und mondgleichem Angesicht in Fleisch und Blut. Ein halb chinesischer, halb kroatischer Lehrling von 16 Jahren, in den er sich sofort verliebte. Er ergab sich den Intrigen, der Lüge und dem Betrug, um den schönen Knaben für sich zu gewinnen. Während er einmal um die Zeit des Nachmittagsgebets in den Anblick des wunderschönen Lehrlings versunken war, erkältete er sich am offenen Fenster durch den eisigen Wind von Tebris, erblindete am nächsten Tag beim Niesen und stürzte zwei Tage darauf von der hohen Steintreppe der Buchmalerwerkstatt zu Tode. Die Zeit ist unabhängig vom Talent des Illustrators, der das makellose Bild malt. Das Talent und das Illustrieren ist der einzige Weg, sich der Zeit zu entziehen. Die Fabel von Mehmet lehrt uns, dass die Zeit dessen, der sich vom makellosen Leben und Malen entfernt, endet und stirbt. Man nennt mich Olive. Sehr rasch, aber mit Vergnügen zeichnete ich gerade hübsche Knabengesichter, als jemand an die Tür klopfte. Meine Hand zitterte vor Aufregung und ich legte den Rohrstift weg. Wohl oder übel nahm ich vorsichtig das Arbeitspult von meinem Schoß, legte es beiseite, hastete zur Tür und diesmal stand dort der seit unseren jungen Jahren vergessene Kara. Viel hatten wir nicht gemeinsam mit ihm damals, weil er so eifersüchtig war. Salam alaikum. Alaikum salam. Ich komme um der Freundschaft willen. Ich will mit dir reden und deine Arbeiten sehen. Komm mal rein. Ich habe gerade erst die Hand des ersten Illustrators, Altmeister Osman, geküsst. Und der große Meister hat mir ein großes Wort gesagt. Der wahre Illustrator ist an dem zu erkennen, was er über die Blindheit und das Gedächtnis sagt. Das Bild aller großen Meister sucht in den Farben nach jener tiefen Dunkelheit außerhalb aller Zeit. In seiner lebenslangen Suche nach dem besten Zeitpunkt zum Erreichen dieses Endes von höchstem Glück hat der Altmeister Mirek manchmal auf einer Kralle, einem Reiskorn, ja einem Haar Bäume im vollen Blätterschmuck gezeichnet und ist damit absichtlich der Blindheit entgegengeeilt. Oder er hat manchmal fröhliche, sonnige Gärten gemalt und damit die Dunkelheit bedachtsam hinausgeschoben. Und als er 70 Jahre zählte, öffnete der Sultan für ihn seine hinter Schloss und Riegel liegende Schatzkammer mit tausenden von angehäuften Buchseiten, um den großen Altmeister zu belohnen. Nachdem Meister Mirek zwischen den Waffen, der Seide, dem Samt und dem Gold der Schatzkammer 3 Tage und 3 Nächte lang beim Licht der goldenen Leuchter die herrlichen Seiten in den legendenumwobenen Büchern der alten Meister von Herat betrachtet hatte, wurde er blind. Er nahm diese neue Lage ergeben wie einer der Allah dienenden Engel hin, sprach nie mehr und malte niemals mehr ein Bild. Die Blindheit ist ein beglückendes Reich, zu welchem der Satan und die Schuld keinen Zutritt haben. Selam. Die Leiche unseres Bruders, des Illustrators Fein Effendi, hat man in einem ausgetrockneten Brunnen gefunden. Nach dem Nachmittagsgebet wird man den Toten von der Mirimach-Moschee aus auf den Friedhof geleiten. Ich bin euer Oheim. Ich zog mir ein weiteres Wollhemd über, band die breite Filzbinde fest um, damit sie mich wärmte, schlüpfte in meinen mit Hasenfell gefütterten Schalbart und ging durch die leeren, schneebedeckten Straßen. Vorbei an alten Brandstätten und an den verfallenen, schiefen und kaum noch aufrecht stehenden Behausungen der Armen. Es war ein langer Weg bis hin zur Stadtmauer, der mich durch die Viertel am Rande der Stadt führte, durch Felder und Gemüsegärten. Vorbei an den Händlern für Rad- und Stellmacherwaren, an Werkstuben, wo man Eisenteile fertigte, an den Werkstätten der Sattler, Geschirrmacher und Hufschmiede. Und damit ich nicht ausglitt auf dem Eis und hinfiel, setzte ich einen Fuß mit der Bedachtsamkeit des Alters vor den anderen. Vor der Mirimach-Moschee umarmte ich die Brüder des Toten, die sich zornig und stolz gaben. Illustratoren und Kalligraphen, alle umarmten wir uns und weinten miteinander. Storch hatte mich in manchen Nächten, wenn wir meines Buches wegen beim blassen Lampenlicht bis zum Morgen zusammensaßen, davon zu überzeugen versucht, wie billig die Verzierungen des feinen Effendi waren, wie geschmacklos er seine Farben wählte. Der freundschaftliche und respektvolle Blick, mit dem Olive mich bedachte, gefiel mir so gut, dass ich einmal mehr meinte, er müsse unter allen Illustratoren und Kalligraphen derjenige sein, der am meisten an mein Buch glaubte. Auf der Treppe des Hoftores geriet ich neben Altmeister Osman. Und wir wussten beide nicht, was wir sagen sollten. Zu welchem Friedhof? Zu welchem Friedhof? In Ägypten, Meister Osman. Ich habe verstanden. Es ist bitterkalt. Friert ihr Ohren? Geh du voran, Kara. Ja. Schließ dich der Trauergemeinde an. Es gibt Eifersüchteleien, ja, Abneigung und Feindschaft wegen der Frage, wer von uns nach Altmeister Osman der Buchmalerwerkstatt vorstehen wird. Und jetzt vermuten sie, dass sich unser Padischah von uns abwenden wird. Wer seid ihr, die du uns nennst? Wir sind's, die sagen, die alten Sitten sollen bleiben in der Buchmalerwerkstatt. Unser hochverehrter Padischah wird uns recht geben. Ich bin mir sicher, dass die Buchmalerwerkstatt niemanden beherbergen könnte, der zu einer solchen Tat fähig wäre. Wir sind alle Brüder. Allah bewahre, sie können den Sarg schneller Hügel an als Hügel abwärts tragen. Der Kälte wegen. Ich werde nicht mehr weitermachen mit meinem Buch. Wie das? Der Padischah schickt uns kein Geld mehr. Karab! Vorsicht! Vorsicht, Oheim! Die Stufen sind vereist. Reichst du mir deinen Arm? Ja. Und begleitest mich auf dem Rückweg. Hier. Sobald ich an meinen eigenen Tod denke, begreife ich, dass ich das Buch unter allen Umständen beenden muss. Die meisten der Bilder sind vollendet. Auch das letzte ist fast fertiggestellt. Es gibt das Bild des Baumes, um zu zeigen, welch ein friedlicher Ort das Reich unseres Padischah ist. Es gibt das Bild des Pferdes, welches uns in die Ferne trägt. Es gibt das Bild des stets hinterlistigen und klugen Hundes. All dies habe ich auf so schöne Art abbilden lassen, dass du bei ihrem Anblick sogleich sagen könntest, was dazu geschrieben werden müsste. Dichtung und Bild, Farbe und Wort sind Geschwister, wie du weißt. Du musst zu den Bildern die Geschichten verfassen, die ich noch immer nicht habe schreiben können. Sie werden mich Mörder nennen. Ganz sicher habt auch ihr schon etwas Ähnliches erlebt. Während ich mich durch die endlosen Straßen von Istanbul bewege, mir in einem Gasthaus gebackenes Gemüse einverleibe, ist mir plötzlich zumute, als hätte ich die Gegenwart schon einmal erlebt. Als wollte ich sagen, ich ging über den Schnee die Straße entlang, während ich über den Schnee die Straße entlang gehe. Es war gegen Abend, wurde dunkel, hin und wieder fiel eine Schneeflocke und ich ging durch die Straße des Oheim Effendi. Im Gegensatz zu manch anderer Nacht war ich vorsätzlich hergekommen und wusste, was ich wollte. Niemand würde mir aufmachen, fürchtete ich. Doch das schwere Hoftor öffnete sich wie von selbst, als ich es nur einmal leicht berührte, um anzuklopfen, und ich begriff, dass Allah einmal mehr auf meiner Seite war. Die steinerne Vorhalle, die ich durchquerte, wenn ich wegen der neuen Bilder für das Buch des Oheim Effendi herkam, war leer. Ich betrat das Haus durch die offene Tür neben dem Stall und stieg mit geräuschvollen Schritten und hustend die hölzerne Treppe hinauf. Mein Husten blieb ohne Antwort. Auch der Lärm meiner schmutzigen Schuhe, die ich oben am Eingang zum Flur auszog und neben die anderen vor der Tür aufgereihten Paare stellte. Heidi? Schäkede? Ich bin's, Oheim Effendi. Ich. Und wer bist du? Euer armer, sündiger Untertan. Also, du bist gekommen. Willkommen, mein Sohn. Komm herein. Es ist schon ziemlich dunkel geworden. Fürchtest du dich, mein Sohn, vor den Bildern, die wir gemalt haben? Unser Buch ist kein Geheimnis mehr, Oheim. Man sagt, wir würden insgeheim unseren Glauben beschimpfen. Es wird behauptet, wir würden die Welt perspektivisch aus dem Blickwinkel eines dreckigen Straßenköters betrachten, eine Pferdebremse und eine Moschee in derselben Größe malen und damit die Gläubigen verspotten. Abgesehen davon, dass wir es nicht taten, hätten wir jemals auch nur im Traum daran gedacht? Allah bewahre. Doch woher Sie es auch erfahren haben mögen, es gäbe ein letztes Bild, das nicht einmal auf verhüllte Weise Ketzerei, sondern ganz offene Lästerung sei. Du hast das letzte Bild gesehen? Ich habe nicht das ganze Bild gesehen. Bist du deswegen hergekommen? Der arme Fein Effendi. Friede seiner Seele. Angeblich hat er jenes letzte Bild als Ganzes gesehen und begriffen, dass es den Glauben lästert. Es ist sehr dunkel geworden. Zünden wir den Leuchter an. Bist du der Meinung, wir Maler wollen uns mit Allah messen und behaupten, wir würden gleich ihm die Welt erschaffen? Niemals. Doch Fein Effendi muss geglaubt haben, wir hätten im letzten Bild die fränkischen Methoden benutzt und das Gesicht eines Toten so dargestellt, dass es beim Betrachter nicht den Eindruck eines Bildes, sondern den der Wirklichkeit erwecke. Und er soll gesagt haben, wir würden durch die Anwendung der Methoden fränkischer Meister, durch die Vermischung unseres Wissens und Könnens mit den Methoden der Ungläubigen unsere Reinheit verlieren. Und das sei eine satanische Verführung, die uns zu ihren Sklaven machen werde. Es gibt nichts Reines. Wann immer in der Illustration, im Bild Wunder geschaffen werden, weiß ich, dass sich dort zwei verschiedene, bis dahin einander fremde Dinge vereint und etwas Neues hervorgebracht haben. Allah bewahre uns vor dem Wunsch, rein und unvermischt zu sein. Ich weiß, warum der arme Feine Fendi umgebracht wurde. Er wollte euch, euer Buch, uns alle anschwärzen. Er hatte begonnen, die anderen für euer Buch tätigen Illustratoren gegen euch aufzubringen. Und eines Nachts hat man ihn in die Enge getrieben, weil der Mann gegen euch, gegen uns, unser Buch, gegen alles hetzte, woran wir glauben. Ist dabei in Panik geraten, hat den Schuft umgebracht und in den Brunnen geworfen. Es schneit wieder. Warum hat man euch so allein gelassen hier im Haus? Nicht einmal eine Kerze hat man angezündet. Mein Name ist Kara. Niemand war auf der Straße, nicht einmal die Katzen. Einzelne Schneeflocken fielen herab. Und Chekyde hatte mir einen Brief geschrieben. Sie erwartete mich vor dem Ruf zum Abendgebet im Haus des gehängten Juden. Ich ging in den verlassenen Garten, in den nie die Sonne drang. Es roch nach faulen Blättern, Feuchtigkeit und Tod. Der Laut meiner Schritte in dem leeren Haus war beängstigend. Und so wartete ich reglos. Chekyde, die mich in dem Lichtschein, der mich traf, sehen konnte, verschleierte ihr Gesicht. Hat dich irgendjemand gesehen, als du herkamst? Nein. Der Geist des gehängten Juden geht hier um. Dämonen, Hexen, Gespenster. Sie kommen mit dem Wind, dringen in die Dinge ein, bringen die Stille zum Reden. Alles spricht. Gebe deinen Schleier. Gewähr mir die Bitte. Ich bin verheiratet. Ich warte auf meinen Ehemann. Hebe den Schleier. Zwölf Jahre lang habe ich an dich gedacht. Hebe den Schleier, meine Liebste, damit ich dich einmal sehe. Dein Gesicht ist so ganz anders geworden. Anders, als ich es in Erinnerung hatte. Wie hast du dich an mich erinnert? weißt du noch? Wie wir in unserer Kindheit über Hüsrev und Shirin gesprochen haben, die einer des anderen Bildnis sehen und sich ineinander verlieben. Hätte ich während dieser 12 Jahre ein so wirkliches Abbild von dir bei mir gehabt, wäre mein Kummer vielleicht erträglicher gewesen. Wenn ich einen neuen Ehemann finde, so meint mein Vater, würde ich ihn wieder verlassen. In seiner Einsamkeit nach dem Tod meiner Mutter war er sehr glücklich, als ich zu ihm zurückkam. Würdest du bei uns wohnen? Wie? Wenn wir heiraten. Würdest du mit uns allen, auch mit meinem Vater, gemeinsam in einem Haus wohnen? Ich weiß nicht. Viel Zeit bleibt dir nicht. Vater ahnt das Heraufziehen schlimmer Dinge und ich gebe ihm recht. Würdest du, damit ich zur Witwe erklärt werde, gemeinsam mit einem anderen Zeugen vor dem Kadi aussagen, du hättest auf einem Schlachtfeld im Land der Perser die blutige Leiche meines Ehemannes gesehen? Ich habe zwar nichts gesehen, doch um deinetwillen sage ich das. Die Hunde jaulen immer noch. Du hast doch längst begriffen, dass ich es war, der ihn umgebracht hat, nicht wahr? Ich kenne dieses Schuldgefühl, das die Fantasie des Illustrators sowohl tötet als auch ernährt. Das heißt, du machst es mir nicht zum Vorwurf, dass ich den Holzkopf Fein Effendi beseitigt habe? Du hast ihn umgebracht, weil du malen wolltest, wie es dir gefiel. Deinetwegen sind wir, ohne es zu merken, bis zum Hals in Sünde verstrickt. Deinetwegen bin ich zum Mörder geworden. Ich habe ihm noch und noch zugeredet, kein großes Geschrei zu machen. Habe ihn zu der alten Brandstätte geführt und gesagt, am Brunnen sei Geld vergraben. Geld konnte er nie widerstehen. Der feine Herr Fein. Er hat die vereiste Erde mit den Nägeln aufgekratzt. Heutzutage reden die Fränkischen und auch die Chinesen von der Farbe, vom Stil, wo es um die Kunstfertigkeit des Malers geht. Jetzt sage mir, soll der gute Illustrator zum Unterschied von den anderen einen eigenen Stil haben oder nicht? Sag mir, habe ich einen Stil? Du bist der Illustrator mit dem feinsten Auge und der größten Magie in den Händen. Deinen Pinselstrich würde ich sofort herausfinden. Du lügst jetzt, weil du dich vor mir fürchtest. Kein Buchmaler kennt die Geheimnisse, die Konsistenz der Farben, so wie du. Warum fertigst du das Buch nicht mit mir an, sondern mit Kara, diesem Ausbund an Durchschnittlichkeit? Die Arbeit, die er ausführt, erfordert nicht die Fertigkeit eines Illustrators. Das ist das eine. Und zweitens ist er kein Mörder. Wie du. Wann wird man die vielen Bilder, die wir bis zum Blindwerden malen, wirklich begreifen? Wann werden sie uns die Liebe zuteilwerden lassen, die ich verdient habe, die wir verdient haben? Keiner der großen italienischen Meister verfügt über deine Empfindsamkeit. Aber ihre Bilder sind überzeugender, sind dem Leben ähnlicher. Am Ende werden unsere Methoden aussterben, unsere Farben verblassen. Niemand wird unseren Büchern und Bildern Beachtung schenken. Er schlug mir das Fässchen mit aller Kraft auf den Kopf. Ich konnte noch vernehmen, wie mein Mörder durch das Zimmer wanderte, den Schrank öffnete, in den Papieren wühlte, gierig nach dem letzten Bild suchte und weil er es nicht finden konnte, meine Utensilien malträtierte, meine Truhen und Kästen, meine Tintenfässchen und meine Buchständer mit Füßen trat. Ich schämte mich auf einmal meiner Tochter, die ich nie mehr wiedersehen würde, meinen hässlichen, blutbesudelten Körper auf diese elende Art und Weise zu hinterlassen. Noch einmal schlug er das Bronzegefäß auf meinen Kopf. Hätte man meine Schreie gemalt, sie wären grasgrün gewesen. Die Tinte, die aus dem Fässchen schoss und wohl auch mein hervorsprudelndes Blut, hatten seine Augen, seine Kleidung über und über rot gefärbt. Rot ist mein Name. Ich höre euch fragen, wie ist das, wenn man eine Farbe ist? Ich liebe es, in kriegerischen Szenen aufgetragen zu werden, wo das Blut blütengleich aufspringt. Oder auf den Kaftan des Meisters der Poeten, während schöne Knaben und Dichter im Grünen beim Weinen der Musik lauschen. Oder auf die Flügel der Engel, auf die Lippen der Frau, auf die Wunden der Toten und auf die abgeschlagenen, blutigen Köpfe. Farbe ist die Berührung des Auges, die Musik der Taubstumme, ein Wort in der Dunkelheit. Und meine Berührung, würde ich sagen, gleicht der Berührung der Engel, da ich seit Zehntausenden von Jahren dem Raunen der Geister von Buch zu Buch, von einem Gegenstand zum anderen, wie dem Sausen des Windes gelauscht habe. Mein Inneres brennt. Ich bin stark. Ich weiß, dass ich wahrgenommen werde und auch, dass ihr mir nicht widerstehen könnt. Ich bin überall sichtbar. Glaubt mir nicht. Mit mir beginnt das Leben, zu mir kehrt alles zurück. Ich bin Schiküre. Nun gut. Ich bin abends heimgekommen und jemand hatte meinen Vater umgebracht. Ja, ich habe mir die Haare gerauft. Ja, ich habe bitterlich geweint. Ja, ich habe ihn wie in meiner Kindheit mit aller Kraft umarmt und seinen vertrauten Geruch eingesogen. Ja, ich habe lange, lange vor Furcht, Schmerz und Einsamkeit gezittert und nicht richtig atmen können. Ja, ich konnte nicht glauben, was ich sah und habe Allah angefleht, ihn aufstehen, sich aufrichten und wie immer still in seiner Ecke bei seinen Büchern sitzen zu lassen. Steh auf, Vater. Steh auf. Nicht sterben, nun steh schon auf. Bitte, Vater. Doch sein Kopf lag in einer Blutlache und war zertrümmert. Ich weinte nicht mehr. Während zwei Menschen im Dunkeln lachend und redend durch die Seitenstraße gingen, horchte ich in meinem Inneren auf das endlose Schweigen der Welt, wischte mir mit den Händen die Tränen vom Gesicht und den Schleim von der Nase. Ich packte meinen Vater bei den Füßen, schleifte ihn hinaus auf den Flur. Er kam mir schwerer vor, doch ich achtete nicht darauf und begann, ihn die Treppe hinabzuziehen. Der Schädel meines geliebten Vaters war so zerschmettert und blutüberströmt, dass er beim Aufschlagen auf die Stufen ein Geräusch wie ein ausgewrungener, nasser Lappen hervorbrachte. Unten angekommen, drehte ich den irgendwie leichter gewordenen Körper um, zog ihn über die Steinfliesen und brachte ihn, ohne innezuhalten, in die während des Sommers benutzte Mahlstube neben dem Stall. Dann ging ich nach oben in mein Zimmer, zog mein blutbeflecktes Kleid aus und ein sauberes an. Gerade wollte ich mit Eimer und Lappen in Vaters Zimmer gehen, als ich hörte, wie das Hoftor geöffnet wurde. Im gleichen Augenblick begann der Ruf zum Abendgebet. Am Morgen schrieb ich die kurze Nachricht, dass Kara sofort in das Haus des gehängten Juden kommen soll, und drückte den Brief Heirie in die Hand. Wenn mir auch Heirie, während sie den Brief entgegennahm, noch respektloser als sonst in die Augen blickte, so blickte ich mit einer neu gewonnenen Achtlosigkeit in ihre Augen, da ich nun keinen Vater mehr hatte. Wie sehr musste ich während der letzten zwei Jahre befürchten, dass Heirie ein Kind von meinem Vater bekommen, ihren Sklavenstand vergessen und sich als Dame aufspielen könnte. Als ich den Garten des gehängten Juden betrat, sah ich, dass die Eiszapfen an den Dachgesimsen und Fensterrahmen schmolzen und der nach Schimmel und faulen Blättern riechende Garten die Sonne willig einsog. Kara erwartete mich. Während du gestern Abend versucht hast, mich zu bedrängen, ist ein teuflischer Mensch in unser leeres Haus eingedrungen und hat meinen Vater umgebracht. Auch wenn Heidi keinen Wert als Zeugin hat, so muss ich doch befürchten, dass sie in die Intrige verwickelt sein könnte, die sie gegen mich, falls nicht gegen mich, so gegen das Buch meines Vaters richtet. weil sie zum Beispiel weiß, dass mein Vater eine Heirat mit dir nicht wollte. Dein Vater wollte nicht, dass ich dich heirate? In dieser Lage hätte er keinen Einwand mehr gegen unsere Heirat. Hast du einen Einwand? Keinen, meine Liebste. Ich bitte um Vergebung, dass ich so unverschämt bin, im eigenen Namen über die Bedingungen meiner eigenen Vermählung zu sprechen. Sprich. Erstens wirst du vor zwei Zeugen schwören, dass du mich als geschieden anerkennst und für mich aufkommst, falls du mich schlecht behandelst. Zweitens, dass ich als geschieden gelte und versorgt werde, falls du begründet oder unbegründet länger als 6 Monate von zu Hause abwesend bist und nicht zurückkehrst. Und drittens wirst du nach der Eheschließung in mein Haus einziehen und bis das Buch unseres Padishas dank deines Könnens beendet worden ist, wirst du nicht im selben Bett mit mir schlafen. Es dürfte nicht schwer sein, gegen Abend einen Imam zu finden, der uns traut, sodass du die heutige Nacht als mein Ehemann mit mir unter einem Dach verbringst und mich beschützt, wenn wir morgen das Hinscheiden meines Vaters bekannt geben. Ich heirate dich. Es muss noch viel getan werden gegen unsere Feinde. Jene, die behaupten werden, unsere Trauung sei ungültig, oder jene, die die Vollendung von Vaters Buch verhindern möchten. Aber damit will ich dir jetzt nicht deinen Verstand verwirren, der ohnehin schon verwirrter ist als der meine. Dein Verstand ist nicht verwirrt. Weil das Dinge sind, die ich jahrelang mit meinem Vater besprochen und von ihm gelernt habe. Und jetzt bin ich das Pferd. Hier, auf dem Bild. Ich, das Pferd, durchmesse die Ebenen, ziehe in die Kriege, trage die traurigen Töchter der Schars zu ihrer Vermählung, galoppiere gehetzt von der Erzählung zur Chronik, von der Chronik zur Legende, von Buch zu Buch und Seite um Seite. Ich bin natürlich stolz darauf, frage mich jedoch, ob ich es bin, was da ständig gemalt wird. Wie man aus diesen Bildern ersieht, hat jeder eine andere Vorstellung von meiner Gestalt. Dennoch spüre ich sehr stark, dass die Bilder untereinander durch etwas Einheitliches verbunden sind. Dabei sind doch alle Pferde verschieden voneinander, und das sollte ein Maler als Erster erkennen. Schaut einmal her, nicht einmal das Organ eines Hengstes gleicht dem eines anderen. Habt keine Angst, ihr könnt es von Nahem betrachten, ja, in eure Hand nehmen. Auch meine Gottesgabe ist eine solche in ihrer ganz eigenen Form, mit ihren ganz eigenen Falten. Ich mag es ganz und gar nicht, dass die fränkischen Ungläubigen kein Gefühl fürs Intime haben und ihre Weiber bedenkenlos halbnackt spazieren führen. Dass sie vom feinen Geschmack am Kaffee nichts verstehen, dass ihre Männer ohne Bärte herumlaufen und dafür ihre Haare wie die Weiber lang wachsen lassen und der Himmel verzeihe behaupten, der heilige Jesus sei gleichzeitig Allah. Ja, ich bin sogar böse auf sie. Und wenn mir einer von ihnen in die Nähe käme, stellt sich mir die Frage, ob ich nicht einmal kräftig ausschlagen soll. Doch ich habe es genauso satt von den Illustratoren, die ohne jemals in den Krieg zu ziehen, wie die Weiber zu Hause hocken, stets falsch dargestellt zu werden. Sie zeichnen mich im Laufen, beide Beine gleichzeitig nach vorn gestreckt. Kein einziges Pferd läuft so wie ein Hase. Wenn uns niemand beachtet, rupfen wir das Grün vor uns und fressen es. Nie warten wir so fein gerade aufgerichtet, wie man uns abbildet. Mein Name ist Kara. Während ich eilig durch die Straßen lief, schaute eine hohe Platane auf mich herab, weil ich am Todestag meines Oheims von wundervollen Eheträumen und Plänen erfüllt und außer mir vor Freude war. Unterdessen sprach der Brunnen des Viertels zu mir, der nach dem Schmelzen des Eises vor sich hinzischte: Keine Sorge, ordne deine Angelegenheiten und sieh zu, dass du glücklich wirst. Schön und gut, krallte sich eine unheilvolle schwarze Katze in meinen Gedanken fest und leckte sich dann in einem Winkel das Fell. Jeder hat dich im Verdacht, dass du in den Mord an deinen Oheim verwickelt bist, sogar du selbst. Aus dem Haus drangen Weinen, Schluchzen, Seufzer, Schreie. Mit einem reinen Mulltuch umwickelten wir behutsam den offenen Mund des Oheim, schlossen noch einmal liebevoll das heilgebliebene Auge, betteten den Körper ein wenig zur rechten Seite und wandten das nicht mehr vorhandene Gesicht der Richtung nach Mekka zu. Schiküre breitete ein sauberes Laken über ihren Vater. Ich sammelte die Bilder auf, legte sie Stück für Stück in ihre Mappe zurück, die ich an mich nahm, zog meinen dicken Kaftan an und verließ eilig das Haus. Ich hörte in meinem Innern jene Töne der Oud, die ich am ersten Tag meiner Rückkehr nach Istanbul vernommen hatte. Vor allem musste ich die Todesnachricht sofort dem ersten Schatzmeister überbringen. Denn ihm oblag es, die Zahlungen für das Buch zu überwachen, welches unser Padischah bei meinem Oheim in Auftrag gegeben hatte. Sobald ich den Hof des Divans betrat, umfing mich tiefe Stille. Ich konnte das heftige Pochen meines Herzens sogar an den Adern an meinem Hals und meiner Stirn verspüren. Dieser Hof, den mir der Oheim so oft bildhaft beschrieben hatte, lag jetzt dem Paradiese gleich als ein bunter, wunderschöner Garten vor mir. Während ich die im Grünen umherstolzierenden Pfaue, die mit Ketten an üppig plätschernden Brunnen hängenden Goldbecher bestaunte, durchströmte mich das Hochgefühl, dem großen Herrscher dienen zu können. Ich musste das geheime Buch, dessen halbfertige Bilder ich unter dem Arm trug, für unseren Sultan vollenden. Als ich das Kuppelzimmer des Schatzmeisters betrat, fand ich dort nur einen Sekretär vor. Zeig mir die Bilder. Bitte. Wahrhaft erstaunliche Bilder. Wer sind die Illustratoren? Storch, Olive und Schmetterling. So lauten ihre Beinamen. Sie haben im Auftrag des Oheims Effendi diese Bilder geschaffen. Und der Oheim Effendi ist dieser Bilder wegen gestorben. Folge mir. Habe ich richtig gehört, mein Sohn? Der Oheim ist verstorben? Wenn der Mensch dem Schatzmeister seines Staates so nahe kommt, dann versteht er sogleich, dass er nichts als ein Kind ist. Der Tod des Oheim Effendi ist unverzüglich bekannt zu machen. Die gesamte Abteilung der Illustratoren soll an der Bestattungsfeier teilnehmen. Hast du einen Einwand? Kara Effendi. O Allah, möge doch alles verstanden werden, wie es wirklich war. Weiter will ich nichts von dir erflehen. Es sind 9 Bilder vor mir aufgebaut. Es wurde aber ein Buch mit 10 Bildern vereinbart. Der Mörder des Oheims muss das mit viel Goldfluss bedeckte letzte Bild aus seinem Haus gestohlen haben. Wir konnten nie erfahren, wer der Kalligraph ist. Mein seliger Oheim hatte den Text für das Buch noch nicht beendet. Er erwartete meine Hilfe, um ihn zu Ende zu bringen. Du sagst doch, mein Sohn, du bist erst neuerdings nach Istanbul zurückgekehrt. Ich bin vor einer Woche, 3 Tage nach dem Mord an Fein Effendi, wieder in Istanbul eingetroffen. Dein Oheim Effendi ist also seit einem Jahr dabei, ein noch ungeschriebenes Buch zu illustrieren. Ja. Hat er dir geschildert, wovon das Buch erzählen soll? Dies ist, wie er sagte, der Wunsch unseres Padischahs. Ein Buch, das dem Dogen von Venedig die Macht und den Reichtum des großen Osmanen vor Augen führt und ihm Ehrfurcht einflößt. Und weil man sich auch der Methoden der fränkischen Meister bediente, sollte es bei dem Dogen von Venedig Bewunderung und den Wunsch nach Freundschaft erwecken. Wo ist das Bildnis unseres Padischahs? Das Das habe ich nie gesehen. Es muss jetzt an einem Platz sein, wo es der Mörder versteckt hat. Wer weiß, in seinem Haus vielleicht. Mein Oheim hat mir gegenüber geäußert, der arme feine Fendi könnte von einem der an den Illustrationen beteiligten Meister ermordet worden sein. Er hat Olive, Storch und Schmetterling verdächtigt. Wir müssen den unnatürlichen Tod des Oheims geheim halten. Die Bilder bleiben hier. Ich, Altmeister Osman. Ihr kennt die widerborstigen Greise, die ihr Leben großzügig einer Kunst gewidmet haben und damit alt geworden sind. Jeder wird von ihnen gescholten. Sie sind hochgewachsen, knorrig und dünn. Und sie wünschen sich, dass das kurze ihnen noch verbliebene Stück ihres Lebens eine Wiederholung des langen Lebensabschnitts sei, den sie hinter sich gelassen haben. Sofort brausen sie auf, beklagen sich über alles und jedes. Sie mögen niemanden und nichts. Ich bin einer von ihnen. In der Buchmalerwerkstatt unseres Padischahs, der ich vorstehe, kann man nicht mehr so wundervolle Dinge entstehen lassen wie früher. Und wie ich sehe, wird es noch schlimmer kommen. Alles wird ein Ende finden. Obwohl wir dieser Arbeit mit aller Liebe unser ganzes Dasein gewidmet haben, spüre ich voll Kummer, dass wir hier nur selten die Schönheiten der alten Herrater Meister erreichen konnten. Mit Bescheidenheit war ich gerade dabei, für das Buch der Beschneidungsfeste unserer Prinzen an eine Abbildung letzte Hand zu legen. Als ich ein wenig Goldlösung auf die Zügel des Pferdes auftrug, klopfte es an der Tür. Der Schatzmeister des Großherrn lässt dich in den Sarai rufen. Meine Augen schmerzten leicht. Ich tat mein Seeglas in die Tasche meines Kaftans und folgte dem Jungen. Wie schön es ist, nach so langer Arbeit durch die Straßen zu gehen. Die Welt erscheint neu und staunenswert, als habe Allah sie gestern erst erschaffen. Ich sah einen Hund. Er besaß mehr Bedeutung als sämtliche Bilder von Hunden. Ich sah ein Pferd. Meine Buchmalermeister zeichnen eines, das mehr Bedeutung besitzt. Ich sah eine Platane auf dem Hippodrom. Es war jene, deren Blätter ich vor kurzem purpurn gefärbt hatte. Während der letzten 2 Jahre hatte ich die Umzüge auf dem Hippodrom abgebildet und jetzt dort vorbeizugehen, ist, als ob man sich durch das Bild bewegte, das man selbst geschaffen hat. Leise betraten wir den inneren Garten. Still wie Diebe gingen wir zwischen den noch stilleren Bäumen hindurch. Zum Meer hinunter. Der Oberste, der im Garten des Sarais die Hinrichtungen, Folterungen, Befragungen, Prügelstrafen, das Ausstechen der Augen im Namen unseres Padischahs vornimmt, lächelte mir liebenswürdig zu. Doch nicht er, sondern der Schatzmeister begann zu sprechen. Seine Majestät hat mir vor nunmehr 1 Jahr die Aufgabe zugewiesen, unter strengster Geheimhaltung ein Buch anfertigen zu lassen. Und wie es seine Majestät dieser Geheimhaltung wegen für unangebracht hielt, wollte sie auch euch, Meister Osman, dessen Fähigkeiten sie bewundert, nicht in die Sache hineinziehen. Wusstet ihr, dass der Oheim nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern ermordet worden ist? O Allah, schütze uns! Falls der Mörder zur Mannschaft der Illustratoren gehört, soll dieser heimtückische Teufel gefunden werden. Ihm wird eine solche jedem zur Lehre gereichende Strafe erteilt werden, dass niemand mehr sich mit dem Gedanken tragen wird, das Buch unseres Padischahs zu vereiteln. Es gibt da einen Neffen, den der Oheim herangezogen hat, der sich aufs Illustrieren und auf Bücher versteht. Kara Effendi. Er hat gesagt, dass nach dem Mord an dem feinen Effendi der Verdacht des Oheims auf die Buchmalermeister gefallen ist und behauptet, Einer unter ihnen, der Mörder des Oheims, habe das Abbild des Padischahs gestohlen, auf dem das meiste Gold verwendet wurde. Er hatte es sehr eilig, die Tochter seines Oheims zu ehelichen und sich in dessen Haus niederzulassen. Wenn man Haus und Hof aller meiner Meisterillustratoren von Schmetterling, Olive und Storch durchsucht und sich das verlorene Blatt bei einem von ihnen findet, wird sich herausstellen, ob Kara recht hat. Da unser Padischah nunmehr wünscht, dass das Buch der Feste beendet wird, befürchten wir, die Foltermeister könnten den Händen, den Augen, ihrer Fähigkeit Schaden zufügen, nicht wahr? Kürzlich erst gab es die gleichen Befürchtungen. Einer unter den Goldschmieden und Juwelieren, die Ausbesserungen machen, Stahl vom Teufel zu kindischem Gelüst verführt, eine Tasse mit rubinbesetztem Henkel, die der Schwester unseres Padischahs gehört. Der Padischah übergab mir die Angelegenheit. Ich wusste, dass sowohl er wie auch seine Schwester wegen der Könnerschaft, der Augen und Finger der Goldschmiede und Juweliere sehr besorgt waren. Also ließ ich die Juweliermeister sofort entkleiden und mitten zwischen das Eis und die Frösche des gefrorenen Teichs im Garten werfen. Hin und wieder ließ ich sie herausholen und mit Rücksicht auf Gesichter und Hände vorsichtig, kräftig durchpeitschen. Nach kurzer Zeit gab der vom Teufel verführte Juwelier seine Schuld zu und nahm die Strafe an. Trotz des eisigen Wassers, der Kälte und der vielen Peitschenschläge erlitten die Juweliermeister keinen Schaden an Augen und Fingern und ihrem Können, weil sie nichts zu verbergen hatten. Der Padischah sagte mir später sogar, dass seine Schwester sehr zufrieden sei und die Juweliere, nachdem der faule Samen unter ihnen ausgerottet war, mit größerem Eifer arbeiteten. Wie Olive aufschreien würde, wenn ihm das glühende Eisen ein Brandmal auf das Hinterteil setzte, oder wie Storch erblassen würde, wenn man ihn in Ketten schlüge. Und Schmetterling, dessen Kunstfertigkeit und Liebe zum Malen mir manchmal das Wasser in die Augen treibt, einem diebischen Gesellen gleich der Bastonade aussetzen würde. Obwohl ihr noch im Besitz eurer ganzen Kraft an der Spitze steht, haben eure geliebten Illustratoren bereits mit ihrer Ränkespinnerei begonnen und fragen sich, wer wohl nach eurem Tod der erste Illustrator wird. Könnt ihr sagen, welches Illustrators Pinsel auf welchem der Bilder zu finden ist, wenn ihr sie anschaut? Ja. Wo habt ihr diese Bilder gefunden? Kara hat sie gebracht und uns übergeben. Er versucht, sich selbst und den seligen Oheim reinzuwaschen. Foltert ihn bei der Befragung, sodass wir erfahren, ob unser seliger Oheim noch andere Geheimnisse hatte. Wir haben einen Mann nach ihm ausgeschickt. Hinterher werden wir das ganze Haus des neuen Bräutigams durchsuchen. Mein Name ist Esther. Wie schön ist es, mit allen gemeinsam zu weinen. Während der Vater meiner armen Schiküre begraben wurde, klagten alle Frauen zusammen, nahe und ferne Verwandte, Freunde und Bekannte. Und auch ich vergoss lange Zeit Tränen und schlug mich an die Brust. Wenn ich jede Woche einmal so weinen könnte, würde ich vergessen, dass ich den ganzen Tag durch die Straßen ziehe, um mein Brot zu verdienen. Dass ich erniedrigt werde, weil ich fettleibig und eine Jüdin bin. Und wäre eine Esther, die redseliger ist denn je. Ich mag die Feiern, weil ich in der Menge vergesse, dass ich ein schwarzes Schaf bin und mich außerdem nach Herzenslust vollstopfen kann. Ganz versessen bin ich auf das Baklava, die Pfefferminzpaste, das Marzipanbrot und auf die Helva mit Susam, Honig oder Duftessenzen, die zum Leichenschmaus aus der Nachbarschaft kommen. Hairie musterte mich zweifelnd, als ich in die Küche kam. Ich habe mir die Augen ausgeweint und bin ganz vertrocknet. Gib mir um Himmels Willen ein Glas Wasser. Das heißt, der Oheim Effendi sei nicht eines natürlichen Todes gestorben. Allah bewahre uns vor leeren Beschuldigungen. Hairie! Was soll jetzt aus mir werden? Schiküre liebt dich. Sie will mich aus dem Haus haben. Und ich weiß auch warum. Der Oheim wurde getötet und das Haus wird bewacht. Für den Kadi ist Schiküres Ehemann noch am Leben und seine Familie ist jetzt ihr Vormund. Sie kann nicht gegen das Gesetz verstoßen. Aber Shaküre ist verschlagen und berechnend. Wer hat denn diese Helferschüssel geschickt? Die ist von der Kasim Efendi aus Kayseri. Die von dem Gesellen der Buchmalertruppe, der zwei Straßen weiter wohnt. Die vom Schlosser der Mhamdi, dem Linkshänder. Ach ja, und die von der jungen Braut aus der Dirne. Schäle Männerleikum, Shaküre. Na, aber Shaküre. Mach bitte das Abendbrot für die Kinder, Heidi. Ich werde frischen Lorbeer sammeln und den Kindern getrocknete Feigen und gedörrte Kornelkirschen kaufen. Ich traue dieser Heidi hier nicht. Ich habe ihr noch nie getraut. Kalbir, die Frau des seligen Fein Effendi, ist weder gekommen, um ihr Beileid auszusprechen, noch hat sie eine Nachricht oder Halva geschickt. Ich gehe sofort zu ihnen. Esther? Ja. Ich fürchte mich. Jedes Ding hat auch eine gute Seite. Schließlich hast du geheiratet. Ich spüre, dass sich die Seele meines armen Vaters ein für alle Mal von seinem Leib getrennt hat und zum Himmel aufgestiegen ist. Solange der Mörder des Oheim lebt, werde ich keinen Frieden finden. Geh zum Haus des Fein Effendi, horch die Witwe aus und finde heraus, warum sie uns keine Helva geschickt hat. Und bring mir die Nachricht sofort. Mein Name ist Kara. Der Oheim war stets ein Vater für mich gewesen, viel mehr als mein eigener Vater. Weil der Wichtigtuer, der die Leiche gewaschen hatte, den Mund nicht halten konnte, war das Gerede von dem unnatürlichen Tod des Oheims inzwischen durch das ganze Viertel gewandert, wie ich während der Trauerfeier im Hof der Moschee zu spüren bekam. Während ich versuchte, mich in einer Ecke vor den Nachbarn und entfernten Verwandten zu verbergen, die sich aufspielten und erstaunliche Tränenströme vergossen, war ich noch unschlüssig, ob ich mich als Herr des Hauses zeigen und ein Machtwort sprechen sollte. Als ich aus dem Hof trat, fand ich im Schmutz auf der Erde eine Silbermünze. Und ein Page aus dem Sarai stand vor mir. Der Schatzmeister des Großherrn lässt dich in den Sarai rufen. Hinter den Magazinen überließ mich der Page zwei Männern, an deren grün-purpurner Uniform ich nicht erkennen konnte, wem sie unterstanden. Sie steckten mich in den dunklen Raum eines kleinen und, wie mir der Holzgeruch sagte, neu erbauten Hauses und schlossen mich ein. Dieses Einschließen in einen dunklen Raum gehörte zu den angsterregenden Methoden vor der Folter, wie mir bekannt war. Und so hoffte ich, sie würden zuerst mit der Bastonade beginnen und überlegte, welche Lüge ich erfinden konnte, um aus dieser Angelegenheit heil herauszukommen. Während ich auf die Folter wartete, fand ich Trost in dem Glauben, die Silbermünze würde mich beschützen, nahm das Glückspfand Allahs in die Hand, streichelte und küsste es mehrmals. Als sie mich irgendwann aus dem dunklen Zimmer holten und in einen Raum daneben brachten, sah ich mich dem Obersten der Gartengarde und seinen kahlgeschorenen kroatischen Folterknechten gegenüber und begriff, dass auch die Silbermünze wertlos sein würde. Zieh deine Kleider aus. Der Schinder setzte sich auf mich und drückte mir mit den Knien die Schultern zusammen. Der Nächste legte mir einen Käfig über den Kopf und begann langsam, die Schrauben an beiden Seiten anzuziehen. Es war kein Käfig, sondern ein Schraubstock, der mir den Schädel einzwängte. Hast du den Oheim Effendi ermordet? Nein. Nein? Wer dann? Ich weiß es nicht. Unser Padischah hat befohlen, dich zunächst nicht foltern zu lassen. Er will, dass du Altmeister Osman hilfst, den Mörder zu finden. Innerhalb von 3 Tagen werdet ihr die von ihnen bearbeiteten Blätter genau betrachten und herausfinden, wer der heimtückische Kerl ist. Doch sollte euch dies nicht gelingen, wünscht unser gerechter Padischah, dich, Kara Effendi, mein Sohn, als Ersten unter der Folter befragen zu lassen. Ich habe Esther zu Kalbir, der Witwe des seligen Fein Effendi, geschickt, damit sie sich ein wenig bei ihr umhöre. Kalbir hat ihr dort dieses Blatt mit Zeichnungen gezeigt, das ich jetzt mitschicke. Man hat dieses Papier bei dem armen Fein Effendi gefunden, als man ihn aus dem Brunnen zog. Kalbir schwört, niemand habe ihrem seligen Ehemann den Auftrag gegeben, ein Pferd zu zeichnen. Aber wer hat es dann gezeichnet? Die Männer des Gardenobersten haben das Haus durchsucht. Ich sende dir dies, weil die Sache mit dem Pferd etwas Dringendes sein muss. Deine Frau Schickgüde. Die letzten drei Wörter dieses Briefes sind wie herrliche rote Rosen im Garten. Kann ich das Blatt mit den Zeichnungen sehen? Natürlich. Ein schlichtes, rotbraunes Pferd, ein ganz gewöhnliches Pferd, so gewöhnlich, dass wir nicht herausfinden werden, von wessen Hand es stammt. Hat der verstorbene Oheim Effendi nicht erwähnt, welche Geschichte zu diesem Pferdebild gehören sollte? Nein. Doch er war der Meinung, dies soll eins der Pferde in all jenen Ländern sein, über die unser machtvoller Sultan gebietet und das dem Dogen von Venedig seinen Reichtum vor Augen führt. Andererseits sollte, wie alles, was die fränkischen Meister malen, dieses Pferd auch blutvoller und lebendiger sein als ein aus der Sicht Allahs entstandenes Pferd. Und es sollte einem Tier gleichen, das in Istanbul lebt, seinen Stall und seinen Knecht in dieser Stadt hat, damit sich der Doge sagen muss: Wenn die Illustratoren begonnen haben, die Welt wie wir zu sehen und zu malen, hat auch der Osmane begonnen, uns ähnlich zu werden. Sein Maul ist leicht geöffnet und seine Zunge zwischen den Zähnen sichtbar. Seine Augen glänzen, seine Beine sind kraftvoll und zierlich. Was will dieses Pferd sagen? Seiner fein geformten Fesseln wegen könnte es flink und gewandt sein wie ein Araberpferd. Doch es ist kein Araber, weil sein Leib zu lang und zu groß ist. Ein gutes Pferd muss ein hübsches Gesicht, Gazellen, Augen und Ohren, so gerade wie Schilfrohr haben. Der Abstand zwischen den Ohren muss weit sein. Stolz und edel muss es sein und sich beim Laufen so bewegen, als grüße es nach beiden Seiten. Sieh dir das einmal genau an. Die Ohren? Die Ohren des Pferdes? Nein, die entsprechen dem alten Muster. Sie gleichen dem Schilfrohr ganz so, wie wir sie kennen. Schau einmal dorthin. Siehst du? Die Nase des Pferdes ist eigenartig. Die Nüstern. Er hat sie sehr merkwürdig gezeichnet. Ist das ein Fehler? Wenn der Fehler nicht auf Talentlosigkeit oder mangelndes Können zurückgeht, dann ist es Stil, wie mein seliger Oheim sagte. Was auch immer der Grund war, des Illustrators Hand oder das Pferd selbst. Es gibt außer diesen Nüstern keinen anderen Hinweis, um den Mörder des Oheims zu finden. Bis es Abend wurde, hatten wir hunderte von Pferden geprüft, welche die Pinsel von Olive, Schmetterling und Storch in den letzten 4-5 Jahren geschaffen hatten. Die schwarzen und goldenen Pferde mit zarten Ohren und kastanienbraunen Flecken, rosige und bleifarbene Pferde, von denen während eines Kampfes nur Kopf und Hals hinter einer Hügelkuppe sichtbar werden. Ein rotes Pferd, das mit gespitzten Ohren aufmerksam einem Pagen lauschte, der die Ut spielend unter einem Baum saß. Keines trug an seinen Nüstern die Signatur, nach der wir suchten. Es dunkelte bereits, als der Raum auf einmal hell erleuchtet wurde und eine Bewegung entstand. Mein Herz schlug heftig und ich begriff sofort, dass unser hochverehrter Padischah, der Herr der Welt, soeben eingetreten war. Ich warf mich ihm zu Füßen und küsste den Saum seines Gewandes. Wie sehr habe ich deinen seligen Oheim geliebt. Er hat mir viel Kummer bereitet. Doch es tröstet mich zu sehen, dass jedes dieser Blätter, die er hat anfertigen lassen, ein Wunderwerk geworden ist. Der venezianische Giavur wird staunen, wenn er sie sieht, und wird meinen Verstand fürchten. Ihr findet jetzt an den Nüstern dieses Pferdes heraus, wer der ruchlose Illustrator ist. Wenn nicht, wird es zwar grausam, aber notwendig sein, alle Buchmalermeister zu foltern. Hochverehrter Sultan und Schirmherr der Welt, wenn meine Meisterillustratoren ganz rasch auf eine leere Seite das Bild eines Pferdes zeichnen, ohne an eine Geschichte zu denken, dann können wir vielleicht herausfinden, wessen Pinsel hier ausgerutscht ist. Natürlich nur, falls dies keine echte Nase, sondern tatsächlich ein Ausrutscher des Pinsels ist. Mein Sultan, wenn man verkünden lässt, dass ihr heute Abend aus diesem Grund einen Wettstreit angeordnet habt und jemand nachts an die Türen unserer Illustratoren klopft und verlangt, für diesen Wettstreit sehr rasch auf ein leeres Blatt ein Pferdebild zu zeichnen. Wisst ihr, welche der Geschichten des Poeten Nizami von einem Wettstreit ich am meisten liebe? Die Geschichte von dem Wettstreit der Poeten mag ich nicht. Auch nicht die mit dem Spiegel, in der die chinesischen und die abendländischen Maler miteinander wetteifern. Am liebsten ist mir jene Geschichte von dem tödlichen Wettstreit der Ärzte. Später, nachdem ich im Halbdunkel durch die Tore des Sarais ins Freie gelangt war und an Chegure und unser Haus dachte, kam mir die Erzählung von dem Wettstreit der beiden Ärzte in den Sinn. Einer der beiden Ärzte, die in Gegenwart ihres Sultans miteinander wetteiferten, hatte eine grüne Pille aus so starkem Gift gefertigt, dass sie einen Elefanten hätte umbringen können. Er gab sie dem anderen Arzt. Der schluckte zuerst genussvoll die giftige Pille und sofort darauf ein dunkelblaues Gegengift, das er auf der Stelle zubereitet hatte. Ihm war nichts geschehen, wie sein sanftes Lachen zeigte. Er pflückte im Garten eine rosa Rose, hielt sie an seine Lippen und flüsterte dunkle Verse hinein, die niemand hören konnte. Danach hielt er die Rose überlegen und selbstsicher dem anderen Arzt zum Beriechen entgegen. Der andere Arzt war so überwältigt von der Macht der Verse, die der andere der Rose zugeflüstert hatte, dass er, als er die Rose an die Nase hielt, die nichts als ihren Duft verströmte, augenblicklich schreckerfüllt zu Boden stürzte und starb. Sie werden mich Mörder nennen. So wie ich den Auftrag vernahm, wusste ich sofort, dass es kein Wettstreit, sondern eine Probe war. Dass man durch das Pferdebild meine Identität feststellen wollte. Wie aber sollte man erkennen, wer ich bin, wenn man die von mir gezeichneten Pferde betrachtet, da ich keine Schwäche, keinen Stil habe? Wäre es möglich, dass ich auf dem Pferdebild für den Oheim etwas angebracht hatte, was mich verraten könnte? Da ich sogleich erkannt hatte, dass ich es daheim nicht aushalten würde, floh ich aus dem Haus und ging raschen Schrittes durch die dunklen Straßen. Ich ging über den Hühnermarkt und über den leeren Platz des Sklavenmarktes, genoss die betörenden Düfte aus den Gewürzläden und streifte umher, als suchte ich etwas. Sehr viel später fand ich mich in dem üblen Kaffeehaus wieder. Auf möglichst natürliche Art und Weise setzte ich mich in eine Ecke. Meine Augen suchten dabei nach den anderen Illustratoren, meinen lieben Brüdern aus der einst gemeinsamen Lehrzeit bei Altmeister Ausmann. Ich war mir sicher, dass auch ihnen heute Nacht aufgetragen worden war, ein Pferdebild zu zeichnen und sie den von jenen Dummköpfen angestifteten Wettstreit ernst genommen und sich mächtig ins Zeug gelegt hatten. Ich bin der Satan! So. Ja. Ah! Ich mag den Duft von roten Pfefferschoten, in Olivenöl gebraten, den Regen, der im Morgengrauen auf das ruhige Meer fällt, das unerwartete Erscheinen einer Frau an einem offenen Fenster, die Stille, das Denken und die Geduld. Heute Abend jedoch bin ich in dieses Kaffeehaus gekommen, um meine Brüder, die Illustratoren und Kalligraphen, vor manchen Gerüchten, Lügen und Redereien zu warnen. Meint ihr, es sei gerecht? Von mir, der ich aus dem Feuer geschaffen wurde, zu verlangen, dass ich dem Menschen Ehre erweise, der aus einem niederen Stoff, dem Lehm, entstand? Ihr befürchtet, dass nichts hier unter uns bleiben, er alles hören und eines Tages von euch Rechenschaft fordern wird? Können mir die hier anwesenden Illustratoren erklären, warum sie mich immer als eine verschrobene, gehörnte und geschwänzte, als scheußliche Kreatur mit Flecken übersätem Gesicht dargestellt haben? Obwohl ich doch in jede Verkleidung schlüpfen kann? Und es in tausenden von Büchern, wer weiß wie oft geschrieben steht, dass ich besonders als lusterweckende, schöne Frau den Weg der fest im Glauben Stehenden gekreuzt habe. Einige Illustratoren unter uns sollen, wie ich hörte, gesagt haben, ich stecke hinter der Sache mit dem Malen nach der fränkischen Methode. Ich habe jahrhundertelang zahllose Verleumdungen hinnehmen müssen. Keine davon war jemals so weit von der Wahrheit entfernt. Ich warf mich nicht vor dem Menschen nieder. Yeah. Ah. Gerade dies aber tun die neuen fränkischen Meister. Es genügt ihnen nicht die Augenfarbe ihrer Herren, der Priester, der reichen Kaufleute, ja sogar ihrer Frauen wiederzugeben und alles zu zeigen, wie es ist, vom Gewebe der Haut, dem unvergleichlichen Schwung der Lippen, dem hübschen Schatten zwischen den Brüsten, den Falten auf der Stirn, dem Ring am Finger, bis hin zu den eklen, aus den Ohren quellenden Haaren. Nein! Sie setzen ihre Figuren in der Mitte des Gemäldes ein und hängen sie wie Götzenbilder zum Verehren an die Wand, als sei der Mensch ein Wesen, vor dem man sich beugen müsse. Ist der Mensch ein so bedeutendes Geschöpf, dass man sogar seinen Schatten in allen Einzelheiten malen muss? Wenn sich meine oberflächlichen und wutentbrannten Feinde, die mich fortwährend verfluchen, daran erinnern würden, dass Allah, der Erhabene, mir bis zum jüngsten Tag zu leben erlaubte, wäre es leichter für uns alle. Für sie aber beträgt die Lebensspanne, die sie Allah abringen konnten, höchstens 60, 70 Jahre. Rate ich ihnen, trinkt wenigstens Kaffee und versucht, euer Leben damit zu verlängern. Dann weiß ich, dass manche sagen werden, wenn's der Teufel so will, muss ich genau das Gegenteil tun. Und sie werden niemals Kaffee trinken. Oder sich womöglich auf den Kopf stellen und versuchen, den Kaffee in ihren Hintern zu schütten. Ich, Schiküde. Mein Vater ist mir im Traum erschienen. Er sprach zu mir, doch ich konnte ihn nicht verstehen. Es war schrecklich und ich erwachte. Ich ging über den Flur zu Karas Zimmer und öffnete lautlos die Tür. Der rötlich-gelbe Lichtschein traf Karas müdes, unrasiertes Gesicht. Er schlief zusammengeringelt wie eine Rollassel und trug den Ausdruck eines schlafenden Mädchens auf seinem Gesicht. Das ist mein Ehemann, sagte ich zu mir selbst. Er schien so fern und fremd zu sein, dass mich Reue erfüllte. Hätte ich einen Dolch zur Hand gehabt, so hätte ich ihn ermordet. Ich glaubte nicht daran, dass er all die Jahre nur an mich gedacht hatte, glaubte auch nicht an den kindlich unschuldigen Ausdruck auf seinem Gesicht. Mit meinem nackten Fuß stieß ich an seine Schulter und weckte ihn. Schickel. Mein Vater ist mir im Traum erschienen. Er sagte mir, du habest ihn umgebracht. Wie? Waren wir nicht beisammen, als dein Vater ermordet wurde? Das weiß ich. Doch du hast gewusst, dass mein Vater allein zu Hause war. Das wusste ich nicht. Du hast die Kinder mit Hayriye fortgeschickt, also wusste es Hayriye. Manchmal scheint mir eine Stimme im Innern sagen zu wollen, warum sich alles zum Schlechten wendet. Ach. Woher all dieses rätselhafte Unglück kommt. Ich öffne den Mund, um diese Stimme zu Wort kommen zu lassen, doch ich bringe wie im Traum keinen Ton heraus. Du bist auch nicht mehr der gute, naive Kara, den ich in meiner Kindheit kannte. Dein Vater und du, ihr habt diesen naiven Kara vertrieben. Falls du mich geheiratet hast, um dich an meinem Vater zu rächen, hast du dein Ziel erreicht. Komm ins Bett. Du wirst erfrieren. Ich kämpfe hartnäckig gegen die Hoffnungslosigkeit. Du aber bist hartnäckig, weil du dich selbst beweisen willst. Nicht, weil du mich liebst. Nach unserer Heirat bist du hochmütig geworden und jetzt bedauerst du mich, weil mein Vater ermordet wurde. Frau Schiküle, du weißt, dass davon nichts stimmt. Ich tue alles für dich. Dann komm aus deinem Bett und warte stehend wie ich. Ich kann nicht. Vor dem Mord an meinem Vater bist du wie eine Katze in dieses Haus geschlichen, die Milch verschüttet hat. Wenn du mich jetzt mit Frau Schiküle anredest, dann scheint es, als seist du selbst nicht überzeugt von dem, was du da redest. Komm ins Bett. Und sei meine Frau. Nun sieht uns dein Vater nicht mehr. Wir sind beide allein. Sag mir eins, Schekyde. Als ich jetzt nach 12 Jahren hierher zurückkam, hast du mich fühlen lassen, dass du mich lieben und mir in deinem Herzen einen Platz einräumen könntest. Wir haben geheiratet. Seit unserer Hochzeit entziehst du dich mir, willst mich nicht lieben. Ich habe dich notgedrungen geheiratet. Lautlos wie ein schuldbewusster Gast verließ ich in der dunklen Morgenfrühe ungesehen das Haus und ging lange durch die morastigen Straßen. In Beyazit betrat ich nach der Reinigung im Hof die Moschee und verrichtete mein Morgengebet. Niemand befand sich dort, außer einem alten Mann, der dank einer Fähigkeit, die man sich nur im Laufe vieler Lebensjahre aneignen kann, imstande war, beim Beten weiterzuschlafen. Altmeister Osman leicht vorgebeugt auf dem Pferderücken und ich leicht vorgebeugt nebenhergehend. So müssen wir auf dem Weg von seinem Haus zum Sarai dem greisen Derwisch und dessen eifrigem Schüler geglichen haben, die auf den billigen Abbildungen in alten Sagenbüchern zu sehen sind. Wir fanden im Sarai den Gardenobersten und seine Männer noch emsiger und bereitwilliger vor, als wir es waren. Und in diesem Augenblick kam seine Hoheit, unser Padischah, das Fundament der Welt, wie ein Licht zur Tür herein, das den bleiernen Morgen erhellte. Die Bilder mit den Pferden, die ihr gestern Abend von den 3 Illustratoren geholt habt. Stellt sie auf die Buchständer, damit wir sie genau betrachten können. Und? Meister Osman. Nichts, Hoheit. Was heißt nichts? Der verruchte Buchmaler hat keine einzige Spur hinterlassen. Aus diesen Bildern ist nicht zu erkennen, wer das kastanienbraune Pferd gemalt hat. Das Bild ist von Olive, das von Storch, das von Schmetterling. Stimmt das? Ja, Hoheit, diese Bilder habe ich gestern Abend von den Illustratoren geholt. Dass ich meine Illustratoren in- und auswendig kenne, sollte euch nicht wundern, mein Herrscher. Mich aber verwundert, wie meine mir doch so gut bekannten Illustratoren einen mir so vollkommen fremden Strich hervorbringen konnten. Und das heißt? Mein Padischah, Träger des Heils, Schirmherr der Welt, diese geheime Signatur, die ihr an den Nüstern des Pferdes seht, ist in meinen Augen kein sinnloser, dummer Illustrationsfehler, sondern eine Sache, deren Ursprung weiter zurückgeht zu anderen Bildern, anderen Methoden, anderen Stilen und vielleicht sogar anderen Pferden. Wenn wir die herrlichen Seiten der jahrhundertealten Bücher durchblättern, die ihr in eurer Schatzkammer, in den fest verschlossenen Kellern, in den Eisentruhen, in den Schränken verborgen haltet, dann würden wir vielleicht in dem, was wir heute als Fehler betrachten, eine Methode sehen und sie dem Pinsel eines der 3 Buchmaler zuordnen können. Du willst die innere Schatzkammer betreten? Ja. Mein Name ist Kara. Der Tod beherrschte meine Gedanken, als uns die Männer des großherrlichen Schatzmeisters hinauf zum mittleren Tor führten. Der Divanplatz, der mich gestern noch geblendet hatte, als sei er das Paradies, und der Turm und die Pfaue machten nicht den geringsten Eindruck mehr auf mich. Wie ein Kind, das in ein Märchen geraten ist, hob ich den Blick nicht vom Boden, um den Wundern und den Bestien, die mir begegnen würden, nicht ins Auge sehen zu müssen. Wir gingen zwischen hohen Säulen hindurch und hielten vor einem schweren Tor, größer und prächtiger als die anderen und mit Stalaktitenornamenten überwölbt. Welch ein Glück für euch, dass unser Padischah der Wahrer des Heils, euch den Zutritt zu unseren Schätzen gewährt. Ihr werdet von niemand anderem erblickte Bücher sehen. Seiten aus Gold, unglaubliche Bilder. Und wie der Jäger der Spur folgen. Da der erste der drei Tage, die unser Sultan euch zugestand, vergangen ist, habt ihr noch zwei Tage bis zur Mittagszeit am Donnerstag, um den Verruchten unter den Illustratoren herauszufinden und zu melden. Und ich habe den Auftrag, daran zu erinnern, dass anderenfalls der Oberste der Gartengarde diese Frage durch die Folter lösen wird. In der Schatzkammer? Wer wird uns da führen? Der Bibliothekar ist verstorben und es gibt niemanden, der an seiner Stelle die Bücher verwaltet. Aus diesem Grund hat mein Herrscher bestimmt, dass ein Zwerg im Alter von mindestens 77 Jahren bei euch ist. Chesmia! Chesmia kennt das Innere hier wie sein eigenes Haus. Er weiß besser als jeder andere, wo sich die Bücher und alles Übrige findet. Fürchtet ihr euch? Jeder, der zum ersten Mal herkommt, fürchtet sich. Und nachts flüstern die Geister dieser Gegenstände miteinander. Folgt mir! Folgt mir! Es wurde stockdunkel, als das Tor zufiel, und ich spürte den Geruch von Schimmel, Staub und Feuchtigkeit. Alles war vollgestopft. Thron, Helme, alles zu einem Haufen ineinander geschoben. Ein seltsames Licht ergoss sich auf Stoffe, Kästen, Kaftane des Padischas, Schwerter, perlenbestickte Kissen, Sättel mit Goldfiligran, riesige Gebetsketten, Helme, Wasserkännchen und Dolche. Dieser ungewisse Schimmer, der von den Fenstern in der Höhe einsickerte, beleuchtete die Staubteilchen in dem halbdunklen Raum wie das Sonnenlicht, das im Sommer durch die Laterne auf der Kuppel einer Moschee einfällt. Nur war es kein Sonnenschein. Durch dieses Licht schien sich die Luft hier in etwas Greifbares gewandelt zu haben. Und es war, als seien alle Gegenstände aus dem gleichen Material geschaffen. Wo sind die Bücher? Welche Bücher? Die aus Arabien, die kufischen Korane, jene Bände, die der venezianische Gesandte dem Großvater unseres Padischas als Geschenk überreichte, oder die Bücher der Christen, die noch aus der Zeit Sultan Mehmed des Eroberers stammen? Wo wollen wir nach dem Bild suchen? Zuweilen wird der Flügel eines Vogels, die Art, wie ein Blatt am Baum hängt, das Schweben einer Wolke in der Luft oder das Lächeln einer Frau über Generationen hinweg vom Meister an den Lehrling weitergereicht, auswendig gelernt und bewahrt. Wie der Koran, den er auswendig weiß, ist diese Einzelheit in sein Gedächtnis eingezeichnet und er wird sie nie mehr vergessen, denn er lernte sie von seinem Altmeister, übernahm sie als feste Form und glaubte von Herzen an ihre Beständigkeit wie an die Unveränderlichkeit des Korans. Die Gewohnheiten der Werkstatt, in der er das Licht seiner Augen vergießt, verbieten manchmal dem Illustrator, diese Einzelheit zu malen oder den Flügel eines Vogels oder das Lächeln einer Frau. Oder die Nüstern eines Pferdes. Oder der große Meister führt die Nüstern eines Pferdes nicht so aus, wie sie tief in seine Seele eingedrungen waren, sondern wirft sie aufs Papier, wie es gerade in der Werkstatt, der er angehörte, üblich war. Verstehst du? Wir müssen zurückgehen zu den alten, sagenhaften Zeiten, als Allah noch seinen Anteil an den Werken der Malkunst hatte. Wir werden noch viele Bücher durchsehen. Wie lange wir noch von einem Band zum anderen, von Bild zu Bild weitersuchten, konnte ich nicht ermessen. Die unveränderliche und stillstehende goldene Zeit, welche die Bilder und Geschichten vor unseren Augen sichtbar werden ließ, schien sich mit der schimmeligen, feuchten Zeit zu vermischen, die wir in der Schatzkammer verbrachten. Die Aufmerksamkeit, mit der Osman tausende von Bildern bedachte, galt längst nicht mehr nur den Nüstern der Pferde auf der Suche nach einem besonderen Merkmal. Unser Tun hier glich einer wehmütigen Zeremonie, bei der wir die Inspiration, die Fähigkeiten und die Geduld all jener Meister bewunderten, die seit Jahrhunderten in diesen Landen gemalt und ornamentiert hatten. Als dann zur Stunde des Abendgebets die Tür der Schatzkammer geöffnet wurde und Meister Osman erklärte, er habe kein Verlangen hinauszugehen, er könne die ihm vom Padischah gestellte Aufgabe nur erfüllen, wenn er bis zum Morgen hier beim Licht der Kerzen und Lampen Bilder anschaue, sagte ich, ohne nachzudenken, ich würde auch bleiben. Mit ihm und mit dem Zwerg. Ich sehnte mich jedoch nach Shiküre und dem Haus. Je länger ich daran dachte, wie sie dort die Nacht allein verbringen, wie sie die wiederhergerichteten Fensterläden ganz fest zumachen würde, desto unruhiger wurde ich. Mein Name ist Esther. Ich kochte gerade Linsensuppe für das Abendessen, rührte mit meiner Hand die Suppe im Topf noch zweimal um, als Shiküre vor der Tür stand. Hilf mir bitte. Sag mir, warum du hierher gekommen bist. Damit ich es verstehe und dir helfen kann. Als Kara nicht heimkam, wurde mir die Nachricht überbracht, die Folterer unseres Sultans hätten ihn zum Reden gebracht und er habe gestanden, am Tod meines Vaters beteiligt gewesen zu sein. Den Mörder deines Vaters hat man noch nicht gefunden? Ich habe keinen Vater mehr. Du suchst mit dem Herzen nach dem, was du dir wünschst. Obwohl du dich mit dem Verstand entscheiden musst. Meine Kinder brauchen einen Vater, der sie beschützt. Sie schlagen an die Fensterläden. Zwei Männer wuchteten eine Art von Rambock an die Tür. Und jeder Schlag heulte im Haus wie ein Kanonenschuss wieder. Als ich zum Haus des verstorbenen Feineffendi gegangen bin, habe ich bei seiner Frau, aller vergelt's ihr, das Bild mit dem tintenverschmierten Pferd gesehen. Feineffendi muss sich wohl sehr viel mit den Männern des Predigers von Erzurum abgegeben haben. Außerdem bin ich nur dorthin gegangen, um die neuen Stoffe zu zeigen, die mit dem flämischen Schiff eingetroffen sind, und nicht etwa, um in eure juristischen oder politischen Händel hineingezogen zu werden, die mein armer Judenverstand sowieso nicht begreift. Du bist sehr klug, Esther. Und weil ich das bin, sage ich dir jetzt dies. Die Anhängerschaft des Erzurumer Predigers wird noch ausfallender werden und noch mehr Menschenleid bringen. Als ich die Straße hinter Çarşıkapı erreichte, glänzten die nassen Zweige der Kastanien- und Maulbeerbäume. Ein Wind von Dämonen und Gespenstern geblasen, ließ die Spitzen am Rand meines Bündels flattern. Ich war in einer dunklen Straße hinter dem Sklavenmarkt, als vom Ende der Straße laute Rufe, großer Lärm und Wehgeschrei zu hören waren. Eine johlende Menge ging zum Kaffeehaus. Zuerst nahm ich an, es ginge ihnen nur um den Kaffee, wie sie behauptet hatten. Sie redeten von dem Schaden, den der Kaffee anrichte, wie er die Augen, den Magen verderbe, das Gehirn trübe und den Menschen vom Glauben abbringe, sagten, er sei ein fränkisches Gift und der Prophet Muhammad habe den Kaffee, obwohl er ihm vom Teufel in der Gestalt einer schönen Frau dargeboten wurde, zurückgewiesen. Sie wollten ganz Istanbul von allen Wein schenken, von den Städten der Unzucht und den Kaffeehäusern säubern und die Derwische bestrafen, die vom Weg des Propheten Muhammad abwichen, sich in ihren Häusern zur Musik drehten und tanzten und vorgaben, es handle sich um Anbetung. Sie verfluchten die Feinde des Glaubens, verfluchten solche, die sich mit dem Satan einigten, die Götzenanbeter, die Ketzer und die Illustratoren. Es war dieses Kaffeehaus, in dem man Bilder an die Wand hängte, dem Glauben die Zunge herausstreckte und Unanständigkeiten beging. Ich, die Frau, ja! Eins kann ich allem voran sagen. Im Gegensatz zu dem, was wir oft in Büchern gelesen und von den Predigern gehört haben, kommt man sich, wenn man eine Frau wird, nicht wie der Teufel vor. Ganz im Gegenteil. So wie ich in die rosenbestickte Unterhose meiner seligen Mutter geschlüpft war, durchflutete mich eine sanfte Güte und ich wurde empfindsam wie sie. Als das pistaziengrüne Seidenhemd meiner Tante meine nackte Haut berührte, empfand ich gegenüber allen Kindern Liebe. Ja, sogar gegenüber mir selbst. Ich wollte für alle Welt Essen kochen und jedermann stillen. Nachdem ich ungefähr begriffen hatte, wie man sich mit Brüsten fühlte, stopfte ich mir alles Mögliche wie Strümpfe und Mundtücher vor die Brust, weil ich eigentlich wissen wollte, wie ich mich als eine Frau mit großen Brüsten fühlen würde. Und als ich dann den riesigen Vorsprung sah, fühlte ich mich stolz wie der Teufel und wollte stark sein. Ich wollte sowohl stark sein als auch Mitleid erregen. Obwohl ich meine Augen und meine Wimpern nicht berührt hatte, waren sie jetzt die einer Frau geworden. Meine Männlichkeit, die das schon vorher entdeckt hatte, stand aufrecht. In jenem bitteren Augenblick kam mir ein Gedicht in den Sinn und ich versuchte mit diesem Lied meinen Kummer zu vergessen. Bin im Osten, will im Westen, bin im Westen, will im Osten sein. Sagt mein unentschlossen Herz, bin ich Mann, will ich Frau? Bin ich Frau, will ich Mann sein. Flüstern mir andere Organe ein. Wie schwer ist's doch, ein Mensch zu sein. Und wie ein Mensch zu leben macht noch größere Pein. Nach vorn gewandt wie nach hinten. Mit Osten und mit Westen will ich Lust empfinden. Nach vorn gewandt wie nach hinten. Mit Osten und mit Westen will ich Lust empfinden. Nach vorn gewandt, nach hinten. Oh, meine Güte! Hab ich jetzt den Verstand verloren? Oh, wie schön ist doch die Liebe. Ich, Altmeister Osman. Während ich hier in tiefer Nacht in der eiskalten Schatzkammer mit klammen Fingern die Seiten der Bücher umblätterte, von denen ich 40 Jahre geträumt hatte, war ich weitaus glücklicher als die Helden der Geschichte aus Buchara. Manche jener legendären Bücher, von denen ich ein Leben lang gehört hatte, in meinen Händen zu halten, bevor ich erblindete und starb, versetzte mich in solche Begeisterung, dass ich hin und wieder beim Anblick einer Seite, die noch schöner war als die Legende erzählte, vor mich hin murmelte: Ich danke dir, mein Allah, ich danke dir. Während ich in den Seiten blätterte, holte der glückliche Zwerg der Schatzkammer immer wieder neue Bände aus den Truhen und legte sie vor mich hin. Hier sah ich am Rande einer begrünten Fläche zwei ineinander verliebte Hirsche, neidisch belauert von feindlichen Schakalen. Ich wendete das Blatt und sah fuchsbraune und rote Pferde so herrlich, wie nur die Herater Meister sie malen können. Ich erkannte die wundervolle Hand in dem Werk. Mein Herz hatte es geahnt. Nur er konnte eine so schöne Hand zeichnen. Der große Altmeister Behzad. Es war, als ob mir aus dem Bild ein Licht entgegenstrahlte. Er war blind, als er die letzten Lebensjahre in Tebris verbrachte. Der große Künstler, als er nach lebenslanger Mühe zur Vollkommenheit der alten Meister gelangt war, hatte sich selbst geblendet, um die Trübung seiner Malkunst durch die Forderungen irgendeines anderen Schahs und seiner Buchmalerwerkstatt zu verhindern. Die schimmeldurchsetzte, schwerlastende Dunkelheit der Schatzkammer schien heller geworden zu sein. Ich pries Allah für seine Gnade, mir diese Schönheiten zu zeigen. Kara, der sich mit dem Leuchter in der Hand zu mir gesellt hatte, schaute wie ich auf das Bild, und ich meinte einen Augenblick lang, ich könne zu ihm von meiner Ahnung sprechen. Doch etwas ganz anderes kam aus meinem Mund. Sieh nur, wie schön die Hand gemalt wurde. Es ist Bechsand. Nun wird alles enden. Wie das? Wenn wir das Gesicht auf dem Bild betrachten, sehen wir, dass es nur ein Gesicht wie alle anderen ist. In der Stimmung des Bildes, in den Farben, in der von Meister Bechsand gezeichneten schönen Hand, ist etwas, was uns sofort an das Bildnis eines Poeten denken lässt. Wir haben die vorhergehende Seite schnell umgeblättert, ohne auf die Nüstern der rotbraunen Pferde zu achten. Dort war nichts. An den Nüstern der Pferde gab es keine Besonderheit. Irgendwann zwischen Mitternacht und Morgen, als der Zwerg und ich das legendäre Buch der Könige in einer Eisentruhe unter grünem Atlas entdeckten, hatte sich Kara auf einem roten Teppich zusammengerollt, seinen Kopf auf ein perlenbesticktes Samtkissen gelegt und war eingeschlafen. Wir zwängten uns in der staubigen Finsternis der Schatzkammer an Truhen, Haufen von Stoffen und Teppichen vorbei, zwischen Schränken und unter Treppen hindurch. Ich sah unsere Schatten länger und kürzer werdend. In einer der Seitenkammern, die in das gleiche seltsame Rot von Samt und Tuch getaucht war, sah ich einen Schreibzeugkasten und fand darin eingehüllt in leicht angebranntes Papier und Rosenduft die Federbuschnadel mit dem Griff aus Türkisen und Perlmutter. Allein geblieben, legte ich die Nadel, mit der sich Meister Bechsand geblendet hatte, auf die offene Seite des Buchs der Könige. An der sehr fein zulaufenden, äußerst scharfen Spitze der Federbuschnadel saß ein dunkler Fleck. Doch meine alten Augen konnten nicht erkennen, ob es Blut oder etwas anderes war. Ich richtete mein Vergrößerungsglas darauf und betrachtete die Nadel, wie man eine traurige Liebesszene betrachtet. Wie ich gehört hatte, würde das Augenlicht nicht auf der Stelle schwinden, würde sich die samtige Dunkelheit ganz allmählich erst nach Wochen, ja Monaten herabsenken, wie bei den alten Menschen, die von selbst erblinden. Mit der sicheren Geste einer Frau, die ihre Augen schminkt, fand meine Hand von selbst die Nadel, ohne dass ich die Augen vom Spiegel abwandte. Und ohne jedes Zögern stieß ich sie voll Mut, Ruhe und Kraft in meine rechte Pupille, als steche ich sie in ein Straußenei, das ornamentiert werden sollte. Mir drehte sich der Magen um, weil ich sah, was ich tat. Ich stieß die Nadel bis zu einem Viertelfingerlänge in mein Auge und zog sie wieder heraus. Lächelnd tat ich das Gleiche mit meinem anderen Auge. Lange Zeit blieb ich unbeweglich sitzen. Ich betrachtete das All und jedes Ding darin. Die Farben des Universums dunkelten nicht, wie ich es vermutet hatte. Sie schienen nur leicht ineinander zu verlaufen. Doch ich konnte immer noch alles mehr oder weniger sehen. Bald darauf fiel das blasse Sonnenlicht auf die tiefroten, blutfarbenen Stoffe der Schatzkammer. Und wieder brachen der Schatzmeister und seine Männer das Siegel mit der gleichen Zeremonie, öffneten das Schloss und das Tor. Chesmia tauschte die Nachttöpfe, die Lampen und das Kohlenbecken aus, holte frisches Brot und getrocknete Maulbeeren herbei und erklärte, wir würden weiterhin unter den Büchern unseres Padischahs nach den Pferden mit seltsamen Nüstern suchen. Nachdem das Portal wieder geschlossen war, wusste ich, dass die Zeit nicht reichen und es uns nicht möglich sein würde, aus den Büchern des Schatzes etwas Brauchbares zu erfahren. Meister Osmans Augen blickten weder in die meinen, noch auf die Seite vor ihm. Es war, als blickten sie in die weiße Helle, die weit hinten in unerreichbarer Ferne lag. Wenn wir der Blickweise Allahs auf die Welt näher kommen, dann kommt uns auch seine Gerechtigkeit näher. Schau, das ist die Nadel, mit der sich Altmeister Behzad blendete. Weißt du, welches Bild ich anschauen möchte, bis ich ins Dunkel der Blindheit eintauche? Nein. Die Szene, in welcher Hüsrev auf seinem Pferd in Liebe zu Schirin entbrannt an ihrem Schlösschen vorbeireitet. Hochverehrter Meister Effendi, was ich immer anschauen möchte, ist das feine Gesicht meiner Geliebten. Wir sind seit 3 Tagen verheiratet. 12 Jahre lang habe ich sehnsuchtsvoll an sie gedacht. Jene Szene, in der Schirin Hüsrevs Bild erblickt und sich in ihn verliebt, erinnert mich stets an sie. Hier in dem Sammelband ist ein Bild, das Schirin auf ihrem Ausritt anschaut. Und ein Pferd mit sonderbaren Nüstern. Ich suche weiter in den anderen Sammelbänden. Hat der Maler versucht, die Welt wie die Chinesen zu sehen? Ihr seht es doch, nicht wahr? Wo bleibt dieser Zwerg? Großer Meister, bitte sagt mir, welcher Illustrator hat jenes Pferd gemalt? Olive. Aber er hat weder deinen Oheim noch Feinefendi ermordet. Warum sollte er, der den Herater Legenden so fest verbunden ist, den armen Fein umbringen, der den alten Bräuchen mehr als er, ja geradezu blind ergeben war? Wer also, Schmetterling? Storch. Das sagt mir mein Herz, weil ich seinen Ehrgeiz, seinen blindwütigen Fleiß kenne. Höchstwahrscheinlich hat der arme Fein beim Illustrieren begriffen, dass im Buch deines Oheims, das die Methoden der Franken nachahmte, Unglaube und Ketzerei enthalten waren. Und er teilte seinen Kummer dem schlauen, ehrgeizigen Storch mit, weil er dessen Talent bewunderte. Und er tötete deinen Oheim, den Frankenverehrer. Meine Illustratoren, deren jeden ich mehr als mein eigenes Kind geliebt und in 25 Jahren mit zärtlicher Besorgnis herangezogen habe, sind deines Oheims wegen an mir und unserer ganzen Maltradition zum Verräter geworden und haben begonnen, voll Eifer die fränkischen Meister zu imitieren, weil unser Sultan es jetzt angeblich so will. All diese Ehrlosen sind es wert, gefoltert zu werden. Verehrter Meister, Effendi, mit eurer Erlaubnis verlasse ich die Schatzkammer, sobald das Tor geöffnet wird. Wie denn das? Uns bleibt noch eine Nacht und ein Morgen. Wir haben das Rätsel der Pferdenüstern gelöst. Wo ist die Federbuschnadel, mit der sich Behzad geblendet hat? Als ich beim Ruf zum Abendgebet das Tor öffnete und mich die Tschausche der Schatzkammerabteilung nicht besonders gründlich durchsuchten, als sie erfuhren, dass Meister Osman und der Zwerg in der Schatzkammer bleiben würden, drangen sie auch nicht bis zu der Federbuschnadel vor, die in meinem Unterzeug verborgen war. Die Straße meines Oheims schien mir nach den vergangenen 2 Tagen noch fremder zu sein. Doch die Freude darüber, dass ich heil und gesund und mit der Aussicht zu meiner Shekere kam, heute Nacht das Bett mit ihr zu teilen, brachte mich der ganzen Welt nahe. Ich musste sehr an mich halten, um nicht wie ein Bauer vom anderen Flussufer her zu schreien, als ich den Granatapfelbaum und die geschlossenen, wiederhergerichteten Fensterläden erblickte. Denn sobald ich Shekere sah, wollte ich ihr als erstes zurufen: Man weiß jetzt, wer der verfluchte Mörder ist. Man nennt mich Schmetterling. Nachdem ich mit angesehen hatte, wie man die Kaffeehausbesucher gnadenlos verprügelte, während sie herauskamen und das Kaffeehaus brutal zertrümmert wurde, wäre ich am liebsten davongelaufen. Niemand war an der dunklen Tür des Kaffeehauses zu sehen. Es schaute auch niemand hin. Ich ging hinein. Alles war voller Scherben von Tassen, Tellern, Gläsern. Und ich trat beim Gehen überall auf Ton- und Glassplitter. Eine Öllampe an einem Nagel hoch an der Wand aufgehängt, hatte während des ganzen Tumults weitergebrannt. Dann kam Kara herein. Wir beugten uns gemeinsam über einen Körper am Boden. Als die Lampe das Gesicht erhellte, wussten wir, der Medach war umgebracht worden. Auf seinem nach Frauenart geschminkten Gesicht war kein Blut zu sehen, doch sein Kinn, sein Auge und der rot bemalte Mund waren zerschmettert, die mit blauen Flecken bedeckte Kehle eingedrückt. In der Ecke, die der Medach allabendlich zum Aufhängen seiner Bilder benutzte, fand Kara nur das persische Käppchen, das der Verblichene auf seinem razzikal geschorenen Kopf getragen hatte. Was hast du während des Überfalls auf das Kaffeehaus getan? Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Zwei der aufgehängten Bilder stammen von mir, doch im Grunde genommen gefällt mir nicht, was sich in dem Kaffeehaus abspielt. Trotzdem bist du hingegangen. Natürlich bin ich hingegangen, ich hatte auch Spaß daran. Wir Adams Söhne können uns an einer Sache sehr wohl delektieren, obwohl uns das Gewissen und die Vernunft sagen, wie abscheulich und falsch sie ist. Aber dennoch schämte ich mich, weil ich an jenen billigen Bildern, den Nachhilfereien und den Geschichten vom Satan, der Farbe Rot, dem Hund und Baum, die ohne Reim und Rhythmus erzählt wurden, mal Spaß hatte. Warum hast du diese Brutstätte des Unglaubens aufgesucht? Der Wurm des Zweifels nagt manchmal auch an mir. Seit ich nicht nur von Meister Osman, sondern auch von unserem Padischer ganz offen als der begabteste und tüchtigste unter den Altmeistern der Buchmalerwerkstatt anerkannt wurde, habe ich begonnen, mich vor dem Neid der anderen Illustratoren so sehr zu fürchten, dass ich mich bemühte, wenigstens hin und wieder dieselben Orte wie sie aufzusuchen, mit ihnen gut Freund zu sein. Jener Meister Osman, der jeden eurer Schritte, jeden eurer Atemzüge von Kindesbeinen an verfolgt und die Entfaltung eures gottgegebenen Talents zu je einer Frühlingsblüte der Künstlerschaft fürsorglich beobachtet hat, der kehrt euch jetzt den Rücken zu, um sein und euer Lebenswerk, die Buchmalerwerkstatt, und ihren Stil zu bewahren. Warum sollte es uns zu Verrätern machen, wenn wir für das Buch des Oheims ein paar sinnlose Bilder unter Einfluss der fränkischen Meister malten? Wer hat das Bild gemalt? Das mit den geschlitzten Nüstern? Storch, weiß am besten, dieses Pferd gezeichnet hat. Dieser dumme, selbstgefällige Kerl geht jeden Abend hier das Kaffeehaus, weil er nicht lieben kann, ohne das Buchmaler geschwitzt gehört zu haben. Ich bin sicher, dass er dieses Pferd gezeichnet hat. Man nennt mich Storch. Schmetterling und Kara kamen mitten in der Nacht. Schmetterling hielt mir den Dolch an die Kehle. Verzeiht mir, meine Brüder. Es ist durcheinander in diesem Haus. Ich war nicht vorbereitet, kann euch weder Kaffee noch süße Pomeranzen anbieten. Hier sind die Bilder, die jede Nacht vom Medach im Kaffeehaus aufgehängt worden sind. Welche sind von dir? Welche? Den Hund habe ich gezeichnet. Olive hat mit großem Eifer den Satan gezeichnet. Den Baum hatte ich begonnen. Seine Blätter fügten die Illustratoren hinzu, die ins Kaffeehaus kamen. Ebenso war es mit Rot. Rote Farbe war auf ein Blatt Papier getropft und der Medach fragte, ob man daraus nicht ein Bild machen könne. Ja. Und hier? Ja. Dieses Pferd hat gut gemacht. Olive gezeichnet. Und von Schmetterling stammt die traurige Frau, soweit ich mich erinnere. Olive ist nicht zu Hause. Wo ist er? Ich bin sicher, er hält sich in dem verlassenen Konvent in der Nähe des Fenertores verborgen. Ein Nest der Schamlosigkeit und Unmoral. Im Garten des Derwisch-Konvents begrüßte uns die Ruhe stolzer Zypressen, die der Regen nicht bekümmerte. Zuerst hielt ich mein Auge an die Lücken in den hölzernen Wandplanken des Gebäudes, dann an die Ritze eines kleinen Fensterladens, wo ich im Licht einer Öllampe den bedrohlichen Schatten eines Menschen gewahrte, der sein Gebet verrichtete oder uns dies glauben machen wollte. Man nennt mich Olive. Ich öffnete die Tür, sah sie vor mir stehen, Schmetterling, Storch und Kara. Begeistert nahm ich Schmetterling in die Arme. Wir sind in Sorge, dass die Person, vor der wir uns fürchten müssen, unter uns ist. Wie viele Bilder hast du für das Buch meines Oheims gemalt? Das erste war der Satan. Hast du nicht ein Pferd gemalt? Das habe ich nicht gemalt. Auch nicht jenes für das Buch meines Oheims? Auch das ist nicht von mir. Vom Stil her steht aber fest, dass du das Pferd gezeichnet hast. Es war Meister Osman, der das herausfand. Ich habe keinerlei Stil. Und ich sage das keineswegs, um mich damit zu brüsten. Denn einen Stil zu haben, ist für mich schlimmer, als ein Mörder zu sein. Es gibt etwas, was dich von anderen und von den alten Meistern unterscheidet. Wir werden jetzt den Konvent nach dem letzten Bild durchsuchen, das von dem verfluchten Mörder meines Oheims gestohlen wurde. Hast du es gesehen? Zusammen mit Storch begann er, alles auf den Kopf zu stellen und abzusuchen. Einige Male trat ich neben sie, allein um ihnen die Arbeit zu erleichtern. In einer der Zellen mit wassertriefender Decke wies ich auf das Loch im Boden. Einmal, damit sie nicht hineinfielen, zum anderen, damit sie es untersuchen konnten, falls sie wollten. Auf einmal fielen alle drei über mich her. Sie rissen mir bei diesem Angriff so rasch die Beine weg, dass wir gemeinsam zu viert auf dem Boden herumrollten. Kara hatte seine Knie auf meine Schultern gedrückt und sich mit seinem vollen Gewicht zwischen meinem Brustkorb und meinem Magen auf mir niedergelassen. Wo ist das letzte Bild? Ich schneide dir die Kehle durch. Nachdem Meister Osman erfahren musste, dass unser Sultan sein eigenes Bildnis im Stil der fränkischen Meister malen lassen wollte und dass er von euch, die er mehr als die eigenen Kinder liebt, verraten wurde, hat er letzte Nacht in der Schatzkammer diese Nadel in seine Augen gestochen. Was wird sein? Was wird sein, wenn ich dich jetzt blende? Werde die Buchmalerwerkstatt das Lebenswerk Meister Osmans ins Verderben reißt. Hier? Hier ist die Nadel. Ich ging mit der Lampe in der Hand durch die stockdunklen Räume des Derwisch-Konvents und suchte einen Weg für meinen blassen Schatten. Hatte der dunkle Vorhang begonnen, sich über meine Augen zu senken? Oder waren diese Zimmer und Flure wirklich so finster? Zwischen den Gespenstern der Küche hielten wir an, mein Schatten und ich, holten die Papiere aus der sauberen Ecke des staubigen Schranks hervor. Ich zeigte beim Licht der Öllampe das letzte Bild, das ich an jenem Tag, als ich den Oheim umbrachte, aus seinem Haus mitgenommen hatte. Der Baum, das Pferd, der Satan, der Tod, der Hund und die Frau, die wir alle im Lauf des letzten Jahres an verschiedenen Stellen der Doppelseite abgebildet haben, sind der neuen, wenn auch etwas ungeschickten Kompositionsmethode des Oheims entsprechend kleiner oder größer auf eine solche Weise angeordnet, dass uns die Vergoldung und die Umrahmung den Eindruck geben, aus einem Fenster hinaus auf die ganze Welt zu schauen. Im Mittelpunkt jener Welt, an der Stelle, wo sich das Porträt unseres Padischahs befinden sollte, ist mein eigenes Porträt zu sehen. Ich bin ein wenig enttäuscht, dass es mir so wenig ähnlich sieht. Obwohl ich tagelang in den Spiegel geblickt, gelöscht und neu gezeichnet habe. Doch ich empfinde auch eine nicht zu unterdrückende Hochstimmung, weil mich das Bild nicht nur in den Mittelpunkt der Welt setzt, sondern aus irgendeinem unerklärlichen, teuflischen Grund viel tiefsinniger und mysteriöser zeigt, als ich wirklich bin. Ich fühle mich wie der Satan. Nicht, weil ich zwei Menschen getötet habe, sondern weil ein solches Bildnis von mir entstanden ist. Und ich vermute, dass ich die beiden umbrachte, um dieses Bildnis schaffen zu können. Ich packte den dummen Kara, der noch immer in das Bild vertieft war, beim Handgelenk, drückte es fest zusammen, presste ihm meine Nägel ins Fleisch und verdrehte es. Der nur lose in seiner Hand liegende Dolch fiel zu Boden. Ich hob ihn auf und bohrte seine Spitze in eines seiner Nasenlöcher. Gib die Federbuschnadel her! Muss ein Illustrator erst zum Mörder werden, um solche Luftschlösser bauen zu können wie du? Es genügt, der Begabteste und Fähigste zu sein. Auch wenn wir uns dem Teufel verschreiben und konsequent weitergehen, unsere ganze Vergangenheit verraten und danach streben, einen Stil und eine Persönlichkeit nach Art der Franken zu erwerben, wird uns das nicht gelingen. Es ging mir durch den Kopf, dass ich sie alle einzeln umbringen könnte. Doch ich liebte meine Kindheitsfreunde und Gefährten. Ja, sogar Kara, der mir die Nadel in die Augen gestochen hatte. Auch jetzt noch. Ich zog die blutige Spitze des Dolches aus seiner Nase und hielt ihn über seinen Kopf, wie der Henker das Schwert vor der Enthauptung. Mit voller Wucht stach der Dolch auf Kara ein. Die Waffe traf jedoch nicht seinen Hals, sondern seine Schulter, weil er sich im letzten Augenblick bewegte und ich die Stoßrichtung änderte. Ich verließ den Derwisch-Konvent in einer todesähnlichen Stille, die nur von Karas Stöhnen unterbrochen wurde. In höchster Eile entfernte ich mich aus dem nassen, morastigen Garten und dem dunklen Viertel. Ohne langsamer zu werden, schlug plötzlich ein rotes Schwert zuerst meine Hand ab, dann durchschnitt es meinen Hals von vorn nach hinten und trennte meinen Kopf vom Rumpf. Dass der Kopf ab war, merkte ich an den beiden seltsam schwankenden Schritten, mit denen sich mein armer Rumpf von mir entfernte, an der Art, wie mein Körper zu Boden fiel. Ich, Shekyre. Als ich nach dem Morgengebet durch die Fensterläden des kleinen, dunklen Zimmers auf die Straße hinausschaute, da sah ich, was ich stets in meinen glücklichen Träumen erblickt hatte. Einen Mann, erschöpft von Krieg und Wunden, der mit einem Stock in der Hand und mit bekannten Schritten gespenstergleich und sehnsuchtsvoll näher kam. Gerade wenn ich in meinen Träumen diesen Mann unter Tränen umarmen wollte, war ich stets erwacht. Ich lief und öffnete die Tür. Sein Gesicht war geschwollen und fleckig von der Schlägerei, seine Nase aufgeschnitten und blutig. Sein Hemd war überall in Rot getaucht von seinem Blut. Wie der Ehemann in meinen Träumen bedachte er mich mit einem schwachen Lächeln, weil es ihm endlich gelungen war, heimzukehren. Du musst ihn nicht mehr fürchten. Es war Olive. Hast du den armen Kerl getötet? Man hat seinen abgeschlagenen Kopf beim Tor der Buchmalerwerkstatt zusammen mit seinem Bündel und den Bildern gefunden, die seine Schuld an den vergangenen Verbrechen beweisen. Wie sehr ich mich vom Schicksal benachteiligt fühlte, weil ich nicht auf einem wunderschönen Pferd aufrecht und von Sklaven, Zofen und Knechten umgeben durch die Straßen Istanbuls reiten durfte, so sehnte ich mich von Zeit zu Zeit auch nach einem tapferen Ehemann, der aufrechten Hauptes siegesgewiss in die Welt hinausschaute. Kara blieb ein Melancholiker, aus welchem Grund auch immer. Um diesen Dämon zu besänftigen, trank er manchmal Wein, dann wieder griff er zu den Büchern, schaute sich die Bilder an und war mit der Malkunst beschäftigt. Oder er verbrachte Tage und Nächte mit den Illustratoren und lief mit ihnen schönen Knaben nach. Wenn ich heute ein Bildnis von mir aus meiner Jugend besäße, wie glücklich wäre ich. Und ich wollte ein Bildnis der Glückseligkeit malen lassen. Das Bild einer Mutter mit ihren beiden Kindern. Und auf diesem Bild soll der Vogel am Himmel so dargestellt sein, als flöge er und stünde gleichzeitig still. Glückselig am Himmel flatternd bis in alle Ewigkeit, ganz im Stil der alten Herater Meister, welche die Zeit anhielten. Weil es unmöglich sein wird, diese Geschichte zu malen, habe ich sie meinem Sohn Orhan erzählt, damit der sie vielleicht aufschreibt. Ihr dürft Orhan nicht glauben, wenn er unser Leben härter, mich schöner und weniger anständig darstellt, als es der Wahrheit entspricht. Denn es gibt keine Lüge, die er nicht spinnen würde, um seine Geschichte hübsch und glaubhaft zu gestalten.